Hören Sie jetzt Anmerkungen zum Weltgeschehen. Willkommen bei... Ach, ist nicht das Lied. Das Blöde ist ja, wir haben bei Anmerkungen zum Weltgeschehen ja eh schon einen Trailer, also eine Anmeldung. Aber jetzt haben wir eine doppelte... Ich hab noch einen Akkord. Warte. Ist das nicht melodisch? Wir haben heute wieder unsere Gastsprecher. Willkommen zu Anmerkungen zum Weltgeschehen. Zum 30. Zum 30. Woo! Woo! Zum 30 Party. Nee, noch nicht, also 30 Party. Genau. Ja, hier im Raum ist keiner dicht dran an 30, aber okay. Heute zu Gast bei uns die gute. Ich weiß gar nicht, wie ich beim letzten Mal. Gisela! Nee, Ingeborg! Nee, heute haben wir Gisela da. Gisela. Ich möchte das nicht. Gisela ist heute da. Ja. Und darauf stoßen wir jetzt an. Nochmal, weil das schön war. Auf die 30, auf die Gisela. Mal gucken, was nächste Minute auf uns wartet. Ja, ich wollte gerade sagen, müssen wir auch nochmal hier, ne? Bimmeln. Hat man das einchecken gehört? Ja, das hört man. Und überhaupt nicht, weil hier in den Schauen. Das hat man eben schon gehört, als das Glas leer war und du angefangen hast. Das hat sich wunderbar angehört. Das machen wir gleich nochmal. Aus einer Werbung. Dann habe ich gedacht, boah, wenn das jetzt aber genauso, hört, genauso wie beim Chips essen. Lust auf ein Bier. Genauso wie beim Chips essen. Also hätte ich das jetzt, wäre ich jetzt nicht hier und hätte gesehen. Ich kriege aber keine Lust auf Chips essen, nur weil jemand. Gerade so, das hat sich wirklich, hätte ich gedacht, boah, in der Reise. Jetzt ein Bierchen. Hätte ich dann doch nicht mein Weinglas mit Eis voll gepumpt. Und dann so ein Spritzer, Grauburger, Burgunder, Trocken. Aber das ist der Michelschneider. Der Michelschneider. Der ist seit 1869. Ich wusste gar nicht, dass Michel einen Nachnamen hat. Schneider. Ja. Wohlschmeckende Aromen von getrockneten Früchten, Orangen und Mandeln machen diesen grauen Burgunder zum fantastischen getrocknete Früchte. Wein ist gar nicht drin, oder was? Essens. Und ich kann nur sagen, zu den gesalzenen Chips. Musst du eintun können. Musst du harmoniert ist. Es harmoniert. Wie ich höre nochmal, der Wein gerade eben, da war... Offerierend. Ein neues Lieblingswort. Offerierend. Ist ihr Wein auch offerierend? Und ihr wisst ja, ne? Die Chips sind nicht lustig, aber sie sind funny. Sehr gut. Ja, okay. Ich bin der einzige Lust heute, ja. Naja. Du hast was zwischen den Zähnen. Ist die Gans. Ist nur ein Stück. Gans ist wieder nicht. Ich habe eine Keule zwischen den Zähnen. Ey, Keule. Keule. Mir geht gut, kann ich sagen. Also, ich hatte aber einen Freund, den habe ich aber Keule genannt. Warum erzähle ich das überhaupt gerade? Ich weiß nicht. Du erzählst sonst nie was von deinen Freunden, aber kaum ist Podcast-Gerät an. Ich hatte mal einen Freund. Ich war mal mit dem Keule zusammen, meine Güte. Weißt du, niemand will mit dem Namen. Das hat man noch früher so gesagt. Keule. Ja. Aber das ist ja so, wie man heute. Alter sagt. Mensch, Keule. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Ich weiß, dass ich ihn immer Keule genannt habe. Ja, oder wie die heißt. Dann bist du auch nicht weit mit ihm gegangen, oder was? Oder dass ihr nicht zum Nachnamen gekommen seid? Oder war es nur so eine Hinterhofecke? Doch. Da hatte wohl auch einen Nachnamen. Ja, aber... Ja. Mein Gott, das ist auch schon so lange her. Jahre, Jahrzehnte. Oh, tatsächlich. Eins, zumindest. Das soll das Thema dieses Podcasts nicht sein, aber wir nehmen oftmals komische Wendungen. Mein Gott, bin ich alt. Ach, bitte. Ja. Das will doch keiner hören. Wollten wir nicht ein Thema haben? Nein. Wir hatten eben schon ein Thema. Hatten wir ein Thema? Ja, wir haben uns über 80er Jahre... Felicita. Wie sind wir da drauf gekommen? Jürgen von der Lippe. Wir haben überhaupt nicht über Jürgen von der Lippe geredet. Nee, wir haben eben auf dem Weg zum Supermarkt über Jürgen von der Lippe. Stimmt, wir haben gerade auf dem Weg zum Supermarkt... Und Gisela. Gisela hat ein wunderschönes Gedicht. Gesicht sowieso, aber auch ein Gedicht, was sie gerne vortragen würde. Nee. Doch. Nein, das weiß ich ja auch gar nicht Und mehr. Zwar das Thema war, Jürgen von der Lippe hat sich in seiner Sendung über Afghanen und Afghanen und Windhunde lustig gemacht. Und ja, also Afghanen, nicht die Menschen Afghanen, sondern diese Hunde halt. Ne? Richtig. Ja. Und Windhunde. Und daraufhin bekam er einen sogenannten heutzutage Shitstorm von seinen Zuschauern. Ja, damals hat er halt während seiner Sendung hat er immer so eine Leseecke gehabt mit Leserbriefen. Nee, es waren ja keine Leser, es waren Zuschauerbriefe. Ne? Die haben ja nicht gelesen. Liest ja keiner, genau. Und die haben nur den Videotext gelesen. Hast du aber schon Videotext? Genau. Ja, auf jeden Fall hat er dann böse Briefe gekriegt von so Windhunden und Afghanenbesitzer. Ja. Und hier denn. Da hast du ein Gedicht zu Da habe ich damals mit einer Freundin, ja, da haben wir ein Gedicht zugeschrieben, das wollten wir ihm eigentlich schicken, aber das haben wir ihm nie, das haben wir nie abgeschickt. Und ich weiß tatsächlich noch irgendwie so die ersten drei Zeilen. Das habe ich eben der Tati, habe ich das eben. Und das wirst du jetzt auch hier zum Besten geben. Wir freuen uns alle. Also das Ganze ging so los. Jetzt muss ich kurz überlegen, ja. Von der Lippe Jürgen, Afghanenbesitzer wollen dich würgen. Du sagtest doch tatsächlich, ach, Afghanen wären hässlich. Du erwähntest auch noch dumm, das nahmen sie dir krumm. Und weiter weiß ich leider nicht mehr, aber großartig für dich. Jubel, wenn du es hörst. Ja. Es ist für dich. Es ist für dich. Es ist für dich. 20 Jahre später. Ja. Gisela hat noch was für dich. Ja. Wir haben ja eine treue Podcast-Gemeinde. Unter anderem auch Jürgen. Das weiß man nicht. Aber haben wir das? Natürlich. Wen denn? Wie, wen denn? Den der Markus, einen. Der Zuhörer möchte bitte mal einen Leserbrief schicken. Gabi aus Bad Salzdetfurt. Bitte, liebe Gabi, wir freuen uns, dass du so treu... Das ist wahrscheinlich auch schon wieder vor deiner Zeit. Du weißt nicht, was es ist. Jetzt guckst du wieder so. Ja, es sag doch einfach. Nein, ich weiß nicht, was es ist. Was ist alles das? Es ist so ziemlich alles von meiner Zeit. Es ist immer so frustrierend. Es ist frustrierend. Es ist ja alles von meiner Zeit. Milky Way ist von meiner Zeit. Ja, Milky Way haben wir dir ja gegeben damals zur Begrüßung. Willkommenspaket. Hab ich immer noch. Eine rote Tüte ausgepackter Milky Way. Hab ich immer noch. Boah, ist das Zeug ekelhaft. Hat das eigentlich jemals einer in einem Glas Milch schwimmen lassen? Nee. Milky Way? Das Zeug ist so widerwärtig. Das ist so widerwärtig. Ich glaube, es funktioniert tatsächlich, ja. Ja, es funktioniert auch. Das ist das ekelhafte. Du musst ja auch beim Weg, du musst ja auch die Schokolade drumherum essen, bis sie klingt. Also die Geschichte, also ich glaube, um nicht ganz so zusammenhanglos zu sprechen, der Zusammenhang ist, den haben wir, glaube ich, auch schon in Anmerkung zum Weltgeschehen besprochen, dass Tatjana, als sie mit 5 Taschen und ihrer Mutter und ihrer Schwester rübergekommen ist, ja, so von klein. Der Krim nach Una. Una Massen. Das Land hieß Una damals. Una Massen. War das die erste Süßigkeit, die sie bekommen hat, ein Milky Way. Und da hat sie dann reingebissen und hat gesagt, dafür sind wir rübergekommen. Warum? Da war sie doch sehr enttäuscht. Ja, eigentlich. Ich war sehr enttäuscht. Ja. Das war sehr, sehr traurig. Das war echt. Das Verwunderliche, du warst russische Süßigkeiten gewöhnt. Die sind doch total fürchterlich. Nein, nicht so fürchterlich wie Milky Way. Ich habe schon jahrelang keinen Milky Way. Ich glaube, wenn und zu Recht. Gibt es die überhaupt noch? Ja, natürlich gibt es die. Ach, gibt es noch Milky Way Crispy Roll eigentlich? Ich möchte das gab es noch eine Zeit lang auch mal. Ich möchte gerne war das Stelle das Eis? Nein. Nee, das waren so runde Röllchen. Mit so Waffelröllchen. Die waren lecker. Nee, die mochte ich nie. Die waren lecker, aber es hatte ja nichts mit Milky Way zu tun gehabt. Es hatte nichts mit Milky Way zu tun. Ja. Sie haben auf jeden Fall nicht diese Milky Ways elendig verlängert, um dann ein Maxi-Milky Way rauszuholen. Gott sei Dank. Ja, ich meine, das war wahrscheinlich auch von Mars. Wahrscheinlich ist es auch von Mars, deswegen kann man da jetzt kein Lob für aussprechen, weil es dieselbe Firma ist. Sind die Milky Ways nicht in den Celebrations gedönt? Ja, sind die auch drin. Ja. Die ich auch nicht kaufe. Ja, ich auch nicht. Kaufst du überhaupt irgendwas? Was kaufst du eigentlich? An Süßigkeiten? Ja. Kinderschokolade. Stimmt, die kaufst du kiloweise. Und das ungelöste Rätsel... Warum schmecken die Kleinen so viel besser als die Langen? Ja, das ist auch, weil ich glaube, die Schokolade, die drumherum ist, das ist auch eine ganz andere Konsistenz, die Schokolade. Eine die in den Kleinen für sich. Das ist eine schöne Partyfrage. Ich glaube, der Unterschied ist, es ist auch gar nicht das Gleiche. Weil das Kleine ist genannt Kinderschokolade. Und die großen Kinderriegel. Ja. Ja. Ich glaube, das ist gemeint als was komplett Unterschiedliches. Ja, weil beim Kinderriegel ist die Schokolade so ähnlich wie beim Überraschungsei. Von der Konsistenz her. Es glänzt auch ein bisschen mehr. Ja, eben. Und, das ist aber wahrscheinlich dann dieses Palmöl, oder? Ich denke mal, wenn irgendwas glänzt, ist es Palmöl. Böse. Das ist das böse Palmöl. Richtig. Haben wir eigentlich schon Schokolade aus der Schweiz? Ja. Willst du Schokolade haben? Nein. Nein. Du wolltest nur fragen. Ja. Ja. Ich wollte da oben liegt sie doch. Wo? Da. Da. Ja, wir holen immer Schokolade aus der Schweiz. Es ist eine total langweilige Geschichte. Ich bin am Dezember wieder drüben. Soll ich euch welche mitbringen? Ja. Oh ja, bitte. Muss ich mal noch zeigen, welche? Ich sehe die mit. Pistachien. Wo bist du? Pistachien. Pistachien. Diese. Pistachien. Ob 8 vor dem Schokoholic. Ja, die merke ich mir. Warte mal, ich muss noch mal ein Foto von machen. Und dann werde ich die einfügen. Das geht alles von deiner Redezeit ab. Ja, das macht über. Ich kann auch fotografieren und reden gleichzeitig. Pass mal auf. 3, 2, 1, Cheese. Nee, Pistachio, nicht Cheese. Nicht Cheese? Nee, nicht Chicken hier essen. Nicht Chicken. Nicht Chicken. Ja, in Reichweite. In Reichweite. Ja, wir haben heute wieder mal kein Thema. Du wolltest ja nicht. Ich wollte immer. Ich muss mal eben hier aufsetzen, die Kopfhörer, weil ich wollte die Chips-Tüte. Möglichst geräuschlos. Komm, ins Mikro Was rein. Kommt? Ins Mikro rein, komm. Ist das schön, wa? Ja, so geht's. Es ist ein sehr geräuschvoller, ein sehr geräuschvoller Podcast heute. Ja, authentisch. Authentisch nennt man das. Ja, ganz genau. Wir sitzen auch hier in unserer... Ich finde ja auch die Podcaste von Flusskittel immer so schön, weil er auch immer ins Mikrofon hustet. Und rülps. Ich huste ja nicht mehr, seitdem ich ja nicht mehr rauche. Ne? Das ist wirklich so. Übrigens jetzt 1 Jahr und 5 Tage. Ping. Ist gut. Wozu ist die Klingel da? Keine Ahnung, ist aber da. Die haben wir eben, hat die Tati die geholt, weil ich ja nach Chips, Strohhalm und einem trockenen Tuch zum Aufwischen rüften. Wie jeden Abend. Weiber, Wein und Gesang oder was war das? Nee, ist egal. Wir sitzen auch hier heute in unserer Hall of Fame. In unserer Wall of Fame. Was denn jetzt? Hall oder Ball? Ball. Ball of Fame. Bowl of Fame. The Bowl of Fame. Mhm. Das wäre aber auch geil, ne? Wenn du irgendwann mal später im Altenheim bist und du hast eine Klingel. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an Breaking Bad. Habt ihr Breaking Bad Nein. gesehen? Ja. Ich habe keine einzige Folge gesehen von. Hast du es gesehen? Ja. Dann kennst du doch auch die Ding, ja. Ding, Ding, Ding. Ja. Das war auch die geilste Figur in der ganzen Serie. Ja. Ich kann nicht mitreden. Und das war der beste Cliffhanger auch in der ganzen Serie. Ding, Ding, Ding, Ding, Ding, Ding. Und dann denkst du dir so, als der Typ aus dem... Zimmer kommt, nein, das darf nicht wahr sein. Und dann schwenkt die Kamera um und denkst, ja, nein, das kann nicht wahr sein. Großartig. Schön. Man kann nicht essen hören. Ja. Wir haben ja kaum gegessen heute. Ja, wir hatten heute eine ganze Gans. Ich hatte immer so einen Salat, ja? Ihr habt. Eine ganze Gans. Eine ganze Gans braucht noch ein bisschen Chips. Eine ganze Gans. Du brauchst Chips. Kennt ihr das, wenn ihr es vergessen habt, dass ihr schon reichlich gegessen habt und dann isst ihr weiter? Nein. Das war wie ein Dauerzustand. Das ist so wie Alzheimer-Bulimie, ne? Das ist so ähnlich. Ja, das habe ich auch. Das ist echt blöd, wenn man in der Küche steht und denkt, ach, ich habe ja schon gegessen. Ach, scheiße, ne? Du musst ein Brot wieder zurücktun. Ja. Ja, auch spucken. Und dann denkst du, ach, jetzt ist der Spanferkel schon fertig. Wo es kalt wird. Ja, eben. Kalt wird. Ganz genau. Ganz einfach. So und nicht anders, ne? So und nicht anders. Ja. Kommen wir zum Hauptthema des heutigen Abends. So und nicht anders. Nee, was ist unser Hauptthema heute? Wir sind ja auch Jürgen von der Lippe. Wir sind überhaupt nicht auf Jürgen. Nee, wir sind überhaupt nicht Jürgen von der Lippe. Wir sind aber auf Habe Kerkeling und die 80er gekommen. Felicita. Ja. Ich kann nicht verstehen, doch ich kann nicht sehen. Felicita. Dankeschön. Ich weiß aber auch nicht mehr, wir haben eben im Krönchen gesessen und... Wir haben ausgiebig über Christian Steifen Anspielungen gemacht, mit allem drum und dran. Und, ja. Ich habe auch erzählt, dass... Das ist aber irgendwie auch so ein Dauerthema bei uns, kann das sein? Du bist wieder so negativ, das ist egal. Wir haben auch gesagt, dass es halt für Verschiedene ist und sowas. Die Leute, die Mit-30er sind, die das Humorvolle dann zu schätzen wissen. Die unter 30-Jährigen, die das Tanzbare vielleicht so dann so toll finden oder was mitklatschen wollen und sowas. Und die über 30-Jährigen, die das, oder über 40-Jährigen, sagen wir mal, die dann das bloß Schlagermäßige dann das toll finden. Und da sind wir, glaube ich, dahin gekommen zu sagen, von wegen, also ich bin nicht neidisch auf die Jungen, was die Kultur angeht, dass die sie verpasst haben. Ja, ganz genau, so war das. Mit diesem ganzen Superhand. Und dann haben wir halt auch über Mike Krüger und 4 gegen Willi. Ja, genau. So hat es angefangen. Kann man das hören? Ja, man kann es hören. Mike, hörst du es? Erinnerung damals an die 4 Ausgaben von 4 gegen Willi. Das war großartig. Ja. Das war ein großartiges, auch das letzte Spiel immer, toll. Ja. Wo Willi in eine spezielle Ecke rennen musste. Und man guckte da 20 Minuten lang einem Scheißhamster zu, wie er da rumrannte. Ja. Und dafür wurde auch noch überzogen. Ja. Das ist heute völlig unvorstellbar. Stefan Raab, hallo? Habt ihr das letzte Woche gesehen? Nein, ich nie gesehen. Ich bin irgendwann schlafen, ich habe das auch nicht geguckt, aber ich bin schlafen gegangen und bin irgendwann mitten in der Nacht aufgewacht. Das muss irgendwie so nach zwei gewesen sein. Und ich bin halt aufgewacht und dachte, komm, guckst du mal, machst du mal Fernseher an, kannst eh nicht schlafen, mach den Fernseher an, dann lief die Scheiße immer. Ich habe gedacht, das kann ja nicht sein, wir haben doch jetzt hier Wiederholungen. Dann war das tatsächlich aber, immer noch dieses... Aber haben sie nicht irgendwie eingegriffen auch? Bis 3 Uhr morgens. Ja, weil irgendwie das letzte Spiel, das habe ich dann mitgekriegt, das haben sie irgendwie nicht hingekriegt und dann kam irgendein anderes Spiel und dann war es Gott sei Dank endlich vorbei. Und dann habe ich gedacht, komm. Ich finde, ich verstehe dieses Konzept nicht. Ich verstehe das nicht. Warum? Es ist ja echt... Das mir ist völlig ja, egal, wie das Konzept ist. Ich mag Stefan Raab nicht. Nee, ich mag den auch nicht. Wobei, der ist eigentlich... Ich meine, der kann auch scheiße Geld machen, ne? Du, der spielt Ukulele. Der spielt ausgezeichnet Ukulele, ja, weil er ist auch ein ausgezeichneter Gitarrenspieler. Das war so auch viel zum Thema ausgezeichnet. So viel, das ist der Grund, warum ich auch mit meinem Ukulelenspiel, mit meinem großartigen, einzig wahren und... Dann schneiden wir das raus. Oh, jetzt müssen wir aber gleich mal zuhören, wie der Carsten das Bier einschüttet. Ja, pass auf. Achtung. Oh ja. Das war jetzt da komm nur Schaum. Aber das, das Plopp hatte ich wirklich, das einzige Gefühl war, ist Plopp. Ja, das war wie... Lecker Bier. Ja, das hört sich wunderbar. Wobei, ich trinke ja in meiner Heimatstadt gerne Kronsberg und bei Kronsberg steht als Werbespruch drauf, keine Experimente. Was denn? Also bei Kronsberg würde ich sagen... Kronsberg ist doch schon ein Experiment, ja, was soll eben, das? Eben. Außerdem ist es ein Werbespruch von Warsteiner. Oder auch. Irgendwer hat das. Keine Experimente, kein anderes Bier. Warsteiner. Muss man das wahrscheinlich mal googeln, ne? Oder Krombacher. Was sagt denn dein Siri zu? Das kann ja nur Englisch, ne? Ja, mein Siri spricht ja nur Englisch. No other beer. No other beer, no experiment. Which German brewery ja, says no other beer? Kronsberg. How long is your penis? Wollen wir Siri gleich noch was fragen? Aber Siri, was Schweinisches. Meine Siri ist ja auch männlich, ne? Dein kann man Siri das einstellen, welches ja, Geschlecht sie hat? Ja. Und bei weiblichen Gelaber, das dauert viel zu lange, oder was die Antworten? Oder? Nee, aber wenn ich so abends im Bett liege und noch ein paar Fragen stelle, dann hätte ich ganz gerne, dass mir ein Mann antwortet. Ich hab das halt damals... Lange gesehen. Geschichte. Dankeschön. Sag, dass ich schön bin. Sag mir, dass ich schöne Augen habe. Funktioniert nein, das? Kann man dem sagen, sag das und das und er sagt das? Sollen wir es mal probieren? Mhm. Ja. Keine Ahnung, ich hab's noch nie ausprobiert. Aber auf Englisch, ne? Ja. How long is your penis? Nee, jetzt... I don't know what that means. If you like, I can search the web for... No. For penis. I can search the web for penis. Auch eine lange Geschichte jetzt. Wollen wir auch nicht ja, vertiefen. Ja, weil du Penis gesagt hast. Penis! Okay, ich probier es mal. Achtung. Tell me I have pretty eyes. That may be beyond my abilities at the moment. Ja, anscheinend nicht. Nicht mal der. Ja. Nicht mal der. Aber weißt du, dass er es nicht im Internet suchen kann? Ja. I love you. I bet you say that to all your Apple products. That's true. Let me check on that. All right, here's what I got. Ganz komisch. Naja, never mind. Auf jeden Fall, wir wollten wissen, wir kein Experimente, ne? Ja. Ja. Aber ich find's ein bisschen beängstigend, wie selbstverständlich du mich kommentierst. Das habe ich in der Werbung so gelernt. Ach so, okay. Nein, eigentlich nutze ich das überhaupt nicht. Nee, ganz selten. Also überhaupt. Total. Nein, wirklich. Das glaubt mir jetzt wieder keiner. Das ist so. Gisela. Es ist wirklich so. Es ist so. Gisela. Frag ihn, ob er sich benutzt fühlt. Nein. Do you feel used? Dann sagst du noch ja. Nein. Benutz mich. Beschmutz mich. Irgendwie funktioniert mein Internet hier nicht. Wie kann das sein? Warst du hier WLAN? Ja. Hast du nicht hier WLAN? Ja, eigentlich schon. Muss ich wahrscheinlich einmal ausloggen, wieder einloggen. Weil ja, das hat manchmal Probleme. Okay, muss ich ausmachen. Moment, drücke ich da, drücke ich wieder da. Passiert nichts. Ja, jetzt passiert. Moment, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Braucht lange bis Nacht. Wie kann sein? Da kann ich die lustige Geschichte erzählen. Ja. Es gibt einen Hacker, der hat sich in Amsterdam in einen Café gesetzt, wo es Fry's WLAN gegeben hat. Fry's WLAN. Ja, es ist holländisch, das ist Fry. Mit Pommes und Chips, nein. Ja. Und er hat bei den anderen Leuten geguckt, in welche WLAN-Netze, die sich gewohnheitsmäßig einloggen. Dann hat er seinem WLAN-Netz, was er eben mal aufgesetzt hat, einen Namen gegeben, der bei den anderen vorhanden war. Ja. Zack, haben die sich bei ihm eingeloggt und er war auf deren Computern drauf. Wahnsinn. Was nicht alle geht. Wahnsinn. Total witzig. Ja. Ja, witzig nicht, aber einfach. Ja, sobald ein WLAN so heißt wie das, was du normalerweise benutzt. Ja, kenne ich. Das ist wirklich so, weil eine Freundin von mir in Bonn, die hat den gleichen WLAN-Namen wie ich. Und wenn ich bei ihr bin, muss ich mich immer neu anmelden mit dem Kennwort, weil der immer mein von zu Hause nimmt. Und wenn ich dann von ihr wieder zu Hause nach Hause zurückfahre, muss ich das auch wieder neu machen, weil das halt das Gleiche ist. Eine schöne Geschichte. Wunderbar, ich weiß. Danke, Gisela, für diesen tollen Lebensabschnitt. Funktioniert ja trotzdem nicht. Warum sagt ihr hier, ist Problem? Arsch. Dann halt nicht gekommen, wir halt nicht gucken. So, ganz einfach, machen wir jetzt nicht. Sind wir nicht so. Prost. Sind wir nicht so. Ja. Skull. Richtig. Was jetzt? Bist du jetzt die... Ist laut in den Ohren. Auf deinem Kopfhörer ist es laut. Ja. Ist laut, ja. Sing es laut, die Welt um dich ist hell. Sing es laut, ihr singst noch lauter, zusammen sind wir schnell. Ich habe die Gruppe vergessen, aber es ist ein wunderschönes Lied von einer Gruppe, die damals im Scheibenwischer gewesen ist. War irgendwas wahr? So, es ist kein einfaches Wort. Sagen wir es gemeinsam singen. Sing es laut. Sing es laut, die Welt um dich ist hell. Ja, sing es laut, ja, sing's noch lauter. Wir haben ein schönes Lied gedichtet. Schnell. Haben wir das? Ja. Ein kleiner der Wege. Das darfst du nicht singen, das ist eine Verwandtschaft. Die hören doch eh nicht zu. Die hören doch eh nicht zu. Hallo, wenn Mike Krüger und Jürgen von der Lippe zuhören, dann würde ich jetzt nicht einfach so behaupten, deine Verwandtschaft hört dich mit. Aber ja, das stimmt. Außerdem haben die überall ihre Ohren. Außerdem sind wir jetzt in der Hall of Fame. Wir sind in der Hall of Fame. Christian Steifen ist in der Hall of Fame. Ich wollte eigentlich nicht so viel über Christian Steifen heute Abend reden. Nee, aber was wollten wir denn besprechen? Wir wollten über alte Leute reden. Reden wir über Christian Steifen? Nee. Ich habe auch dauernd von wegen, der muss jetzt langsam mal sein Geld zusammen haben. Wer? Du? Nein, Christian Steifen. Wieso das denn? Weiß ich nicht. Von was? Kaum von den Auftritten von uns im Garten. Wenn jeder so viel Geld verdienen würde, der in unseren Garten kommt. Ui. Ja. Also wenn ihr mir so viel zahlt wie Christian Steifen, komme ich auch in euren Garten. Ja. Und trage mein Jürgen von der Lippe Gedicht vor, hallo? Ja, wenn dann nicht 80 Leute deswegen Eintritt zahlen würden. Also ja, dann. Eben. Wüsste ich auch nicht. Verteilen wir noch Bier. Tati spielt zwischendrin ein bisschen Ukulele. Tring, tring. Tring, tring. Tinke, tinke, tinke, tinke, tinke. Du musst auch Pause machen zwischendrin. Tinke, tinke, tinke. Weil du tinke, umgreifst. Tinke. Während du umgreifst. Was sind das denn für Spermaspuren da rechts? Das ist Haseland. Haseland heißt das. Was heißt Haseland? Das Weiße da. Auf dem Schwarzen? Ja. Das heißt Haseland? Das. Er hat einen Hasen in die Unterschrift reingemalt, glaube ich. Hat er das? Oder ein paar. Das Ding ist sehr groß geraten. Das Haar ist sehr kringelig. Wahrscheinlich, ich glaube, der Stift hat es nicht so gut. Land. Achso, jetzt kann ich es auch erkennen. Haseland. Du musst ins Mikrofon sprechen. Spermaspuren. Ja, Christian Steifen in die Spermaspuren. Ja. Oh Gott. Folge nicht den Spuren im Sand. Es ist sehr schön. Der Arme geht total unter, es ist ja noch Spermaspuren, einfach nur noch. Das ist auch schön, ne? Auf dem Plakat hin, inklusive Spermaspuren der Hits durch den Hand. Großes Kino für. Ja, wo, was? Auf der Hand? Nein, Spermaspuren auf der Hand. Ja. Spermaspuren auf der Hand. Und ein Christian-Plakat an der Wand. Unser erster Song für so und nicht anders. So und nicht anders. Ja, aber es ist ja ein. Aber Spermaspuren finde ich gut. Finde ich gut. Du kannst es auch auf Stimmen im Wind machen. Sperrmarschburg. Stimmen im Wind? Ja, kennt ihr nicht mehr Juliane Währing? Nee. Stimmen im Wind, die dich rufen, wenn der Abend beginnt. Ist auch so ein Cover, glaube ich, ne? Wie wisst ihr Spermaspuren? Wie wisst ihr Spermaspuren? Spermaspuren in der Hand? Oh, mach mal vor. Los. Spermaspuren auf der Hand. Ja, er kennt sich nicht so gut an wie Spermaspuren auf der Hand. Schön, es wird nicht. Ja, ich spüre es auch. Ich würde ein Album drauf. Es kribbelt schon. Ich würde ein Album draus machen und sowas. Und jedem Lied kommt Spermaspuren. aber es ist nicht fürs Lied. So und nicht anders. Spermaspuren auf der Hand. Du sollst nicht den Albumtitel schon wieder verraten. Was soll denn das? Habe ich doch eh schon online. Ist so real. Ja, ist nicht online. Hab ich wohl. Wann denn? Wieder? Gerade eben. Hast du ihn so getwittert oder was? Natürlich. Seit wann twitterst du denn? Seit gestern. Du bist doch betrunken. Nein, bin ich nicht. Warum nicht? Was trägst du? Warum nicht? Das ist eine gute Frage. Sie trinkt Rotkäppchen und es ist ein Wein. Es ist ein Qualitätswein, bitte, ja? Bitte. Ein Wein. Ist nicht so eine Plörre. Ist nicht Wein in Den müssen wir öfter kaufen, ne? Wenn jemand hier kommt, ich hätte gerne Rotkäppchen, hol sie einen Wein raus. Das ist gut. Ja. Ja. Verlässlich gute Weinqualität. Natürlich. 2012. Mit diesem samtig-fruchtigen Dornfelder. Der ist aber nicht offerierend. Sind wir soweit, dass wir Etiketten vorlesen? Er ist nicht offerierend. Ich dachte nur gerade, hier Dornfelder, ich habe so ein bisschen an Dornkart gedacht, aber es ist ja was völlig anderes. Ja. Von 2012. Ja. Immer ein falsches Getränk reinbringen. Wir wissen ja nur, dass Michel Schneider seit 1869... Bist du noch mit der Suppenschüssel? Spermaspuren. Auf der Hand. Also wenn wir den Podcast nicht selber online stellen würden, würde wahrscheinlich zensiert werden. Meinst du? Warum? Müssen wir jetzt GEMA zahlen? Oder wollen wir Spermaspuren holen? Ich weiß gar nicht, ob man das darf. Darfst du einfach irgendwas nachsingen und online stellen? So schlecht wie wir singen? Ja. Es muss ja erkennbare Satire sein. Ist ja warum nicht deine Schokolade? Ich frage mich das auch die ganze Zeit. Ich weiß es auch nicht die ganze Zeit. Hier liegt mal Schokolade rum. Was hast du wieder gemacht? Ich denke, du hast aufgeräumt. Schokolade verteile, damit es nicht so auffällt. Gegen die verhasste Schwägerin oder sowas. Schokolade irgendwo hinstreuen und sowas, damit es den Staub nicht sieht. Das ist auch großartig. Ja. Großartig. Dankeschön. Schmeißt du hier immer Schokolade? Ja. Wir sind in Düsseldorf. Warum sollten wir eigentlich zensiert werden? Muss man mir jetzt mal erklären. Ich habe heute wieder mal in meiner Zeitleiste von Too Much Information geguckt, dass das Lied, was ich vor 5 Jahren verlinkt habe, dass es auch schon wieder 5 Jahre her ist. Und das war Rod Knight Carrington, Show Them To Me. Kennst du? Kennst du? Muss man das auch nicht zensieren? Nee, kenn ich nicht. wie geht denn der Anfang? Ist so schön, man muss das jetzt übersetzen, aber ich muss mal das Spermaspurenland aufschreiben. Ja, du musst das nämlich weiter dichten. Ja. Ja, das ist gut. Die ganze Welt ist gerade irgendwie so verrückt und es ist too much hate and killing going on. Aha. So fing das dann an und sowas und when I look at a bare-breasted lady, yeah, all my trouble is gone. Aha, nee, sagt mir gerade so gar nicht. Und dann geht er halt direkt in den Refrain rüber, show them to me. Ah, okay. Und das macht er in Texas. Ja. Und da gibt es natürlich irgendwann Mädels, die... Ja. Yeah. Und das ist eigentlich total witzig. Also es ist eigentlich Christian Steifen in noch ein bisschen überdrehter. Mhm. Weil das herausgefordert wird. Also so geht es bei denen dann nicht so ab. Aber bei Rodney Carrington ist das... Also das war auch der mit Dear Penis. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, wie gesagt, jetzt wo ich den Namen nochmal höre, das sagt mir so ganz hinten im Hinterkopf klingelt es jetzt doch so ein bisschen. Doch, doch. So ganz... Und ich glaube, er ist danach auch nicht mehr so... in Auffälligkeit geraten. Ich weiß nicht, ob sozusagen diese Internetphänomene, ich weiß auch nicht, ob ja, mit Dear Penis war, glaube ich, ein Internetphänomen, das andere auch. Und seitdem habe ich eigentlich auch nichts mehr von ihm gehört. Hm. Oder der in 5 Jahren ja auch irgendwas rausgebracht hätte. Das ist genau das gleiche wie mit Wrong Hole. Kennst du jetzt, wo wir gerade davon sprechen, kennst du Garfunkel and Oates? Nein. Das ist großartig, das musst du mal im Internet gucken. Das ist einmal die Kate Makuchi, glaube ich, heißt sie. Und noch eine andere Schauspielerin auch. Und die haben halt auch ein Gesangsduo. Und die nennen sich halt Garfunkel and Oates von Simon Garfunkel und Hall and Oates. Und es ist großartig. Und die machen auch, dass sie haben ein Lied, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber da geht es darum, dass ja in den USA das oft so ist, dass diese ganzen Christian Girls ja bis zur Ehe Jungfrau bleiben wollen, sich aber schön von ihren Freunden in den Arsch ficken lassen, weil das geht noch, ja. Das geht noch, weil da wird ja das, ne, das der Hymen, sagt man glaube ich auch, nicht verletzt und deswegen gehen sie ja noch jungfräulich in die Ehe. Und das ist halt so ein Lied darüber und das ist großartig, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie das. Ich glaube, wir dürfen hier nicht abspielen, oder? Zu unseren ganzen Zuschauern, Zuhörern. Hm? Der Mike versteht das. Der Jürgen auch. Ja. Danke. Voll verstanden. Bitte, bitte. Prost. Hallo, ich auch, bitte. Du guckst nicht in die Augen und anschließend, was ist denn das? Seit wann haben wir guten Sex? Hast du gerade weggeguckt? Nein. Spermaspur auf der Hand. Müssen wir weiter, es muss weitergehen. Ja, das kommt schon. Gib ich dir die Tage. Klingt auch was wie eine Aufforderung. Spermaspur nicht mehr. Was sind denn das für Spermaspuren? Es ist sehr gut. Das kann ich mich direkt ansprechen. Ist gut. Ein Gesprächsthema. Für deinen nächsten Podcast mit wem? Mit dir. Kannst du das mal eben ansprechen? Was machst du hier eigentlich für Notizen beim Podcast? Was ist das denn hier? Ich bereite mich vor. Podcast-Notizen macht man hinterher, wenn man zuhört, was so geredet worden ist. Also, dass hier das Internet nicht funktioniert, das ist ja schon... Also, meins geht. Ja, warum geht denn meins nicht? Wieso denn bloß? Ups. Weil ich taube Finger habe. Haben wir dir nicht das Passwort gegeben? Ich würde es jetzt nicht unbedingt laut sagen. Aber... Nee, aber... Nein, aber ihr habt... Das ist ja... der verbindet ja automatisch. Das heißt, das ist ja drin. Ja. Das, Vielleicht ist einfach dazu Namen. Ich habe doch genau vorhin auch so gedöhnt. Ja, ich kann aber nachgucken. Vielleicht ist die Leitung tot. Tote Leitung. Leitung tot. Nein, wir waren... Internet. Ja, wir waren bei Spermaspur auf der Hand. Spermaspur auf der Hand. Finde ich sehr schön. Ja, das ist ja der Refrain. Aber wir müssen uns einen Text überlegen. Ja. Aber eigentlich muss man den Text gar nicht ändern. Du hast es dir mal angehört. Nee, komischerweise nicht. Kann dir, Ja doch, bei dem einen Karaoke-Versuch, als wir bei uns in der Küche waren. Da war ich zu betrunken, da habe ich nur... Die singt so schlimme Fui-Sachen. Da ist Spermaspur auf der Hand gar nicht so abwegig. Wer? Die. Helene. Nee, pff. Dürfen wir auch nicht sagen. Nee. Ich habe nur mitgekriegt irgendwie, dass die... Wie heißt sie denn, die... Helene Fischer? Nee, Kebekus. Caroline Kebekus? Ja, hat die verarscht. Hat das erholt. Finde ich auch total unlustig. Das finde ich noch unlustiger als Stefan Raab. Ich finde ja Kebekus auch nicht lustig. Ich mache mal eine Liste hier, ich schreibe mit. Was? Wäre es noch unlustiger als Kebekus? Komme ich auch noch drauf. Ich finde die gar nicht mal so unüblich. Thomas, wer? Thomas Müller, der ist auch total unlustig. Wer ist Thomas Müller? Der Fußballer, ja. Das Weltmeister-Sommer. Was sagt er? Weltmeister-Sommer? Ja, der war so echt unlustig. Da gibt es ja auch immer diese Sportkanal-Werbung. Die kann ich auch nicht mehr sehen. Oh, so wenig, die ich sie sehe, sie ist aber total fürchterlich. Welche denn? Wo waren Sie denn gerade bei der Urinprobe? Was ist denn rausgekommen? Urin. Immer der gleiche Blöde. Was ist das eigentlich? Penis. Du hast Penis gesagt. Spermaspur. Spermaspur. An die Wand. An die Wand ist auch gut. Aufschreiben? Aufschreiben? An du machst die... es dir nur mit der Hand. Das ist gut. Keine Frau, auch kein Mensch. Warte mal, du machst es. Schläfst alleine in deinem Bett. Das ist so gut, du bist zu schnell. Du bist ja zu schnell, du bist zu gut und zu schnell. Du machst es dir nur mit der Hand. Du bist so gut und du bist zu schnell. Ja. keine Frau. Hast du was geraucht eigentlich? Nein. Keine. Wieso riecht man das? Du lachst so schnell über alltägliche Witze. Mach ich mal. Keine Frau und kein Mann und kein Matt. Keine Frau und kein Matt. Ja. Komm bei dir mit ins Bett. Willkommen zu den ersten Textzeilen für Tatis neues Album. Komm. So und nicht anders. Bei dir. Nee, keine Frau und kein Matt. Du liegst allein in deinem Bett. Du. Das ist so schön. Allein. Das ist eigentlich nie gar nicht. Das ist sehr traurig. Nacht für Nacht, Einsamkeit. Niemand macht die Beine frei. Das kann ich jetzt so nicht senden. Was schreibst du da überhaupt? Mein Text. Mein Album. Ich möchte aber da mit draufstehen, weil die Themen, davon kann ich im Alter noch. Möchtest du es wirklich? Ja, möchte ich. Nacht für Nacht, Einsamkeit, keiner macht die Beine breit. Ja. Keiner oder keine? Aber wir müssen die EP Thunderbolt and Lightning natürlich auch noch aufnehmen. Ja. Kannst du mich nochmal wiederholen? Thunderbolt and Lightning. Erstes Lied Thunder, zweites Lied Bolt, drittes Lied. Aber Bolt ist mir neu. Warum? B-O-L-T. Oh. Du hörst den Leuten einfach nicht zu. Ja, das stimmt. Ich bin auch mit dir zusammen. Ja, da würde ich wahrscheinlich auch irgendwann auf Durchzug stellen. Es beruht auf Gegenseitigkeit, muss man dazu ehrlicherweise gestehen. Hä? Ja? Ja. Hesse. Was machst du denn da? Ich sitze hier. Warum? Loriot, ne? Kitze. Ja. Wir können wohl auch nicht senden. Was? Mein Gott, wofür sitzen wir hier eigentlich, wenn wir nichts dürfen? Wir dürfen alles, aber nur hier. Komm, mach mal in die Kamera rein. In die Kamera? In die Kamera. Wo soll ich denn hinwinken in die Kamera? Sage ich dir jetzt nicht. Du hast dieses Podcast auch nicht so gern verstanden, ne? Wo ist die Kamera? Wo ist die Kamera? Kennst du. Ich überlege gerade, ich sehe gerade euer riesen Business-Wörterbuch Englisch, ne? Ich habe ja am Montag meine Abschlussprüfung im Außenhandel. Möchtest du das mitnehmen? Ich überlege gerade, weil man darf ein englisches Wörterbuch mitnehmen. Wenn ich das jetzt mitnehmen würde, dann... Batsch! Bomb! Ja. Aber bis du da was gefunden hast, aber nimm. Stehen da auch so zollrechtliche Sachen drin? Ich glaube, ja. Dann würdest du es ohne Witz mitnehmen, ne? Mach doch. Das Lustige wäre wenn du Zeit hast für drei Suchen oder so. Lass mich schauen. Moment. Das hat so ein bisschen was von das Buch bei der unendlichen Geschichte. Das ist das Handbuch. Das sind ehrliche Zeichen drauf, ja. Ja. Das ist das Handbuch. Apropos unendliche Geschichte, ne? Das ist ja auch so ein 80er-Jahre-Film und ich bin ja in den 80ern, das war ja so meine Kindheit. Ach nee. Auch wenn das mir nicht anhört, ja, wenn ich auch noch so jung klinge. Penis. Auf jeden Fall war Unendliche Geschichte einer der Filme, den ich immer gucken durfte. Oder den ich meine, das klingt jetzt so, wenn ich krank war. Und dann haben meine Eltern den immer aus der Videothek ausgeliehen. Das hat man ja früher auch gemacht aus der Videothek. Meine Filme ausgeliehen. Und dann durfte ich immer gucken, wenn ich krank war. Und ich habe jedes Mal gehofft, dass Artax doch diesmal... Überlebt. Ja, in den Sumpfen der Traurigkeit, in den Mooren der Traurigkeit. Oder so waren es die Sümpfe der Traurigkeit, ich weiß es schon gar nicht mehr. Waren es beide, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Naja, auf jeden Fall. Und irgendwann hat mein Vater mir das dann auch mal, den ganzen Film als Hörspiel aufgenommen. Das war cool, da konnte ich dann immer zu Hause sitzen. Aus der Videothek. Aus der Videothek. Hat er das an seine Anlage angeschlossen, hat da auf Rekord gedrückt bei seinem Kassettenspieler, bei seinem Kassettenrekorder und hat gleichzeitig den Film laufen lassen und dann hatte ich genau den Originalfilm als Hörspiel. Da war ich schon echt cool. Ja. Er hätte jetzt auch die Hörspielkassetten ausleihen können. Nein, das war nicht das Gleiche. Ach so. Pass auf, ich habe den Text weitergeschrieben. Ja, lies mal vor. Ich sag dir, ob das so okay ist. Es muss auch Satire sein, sonst darfst du es nicht singen. Ich weiß. Spermaspuren auf der Hand. Du machst dir. Ich kann die Schrift auch nie lesen. Mit der Hand. Keine Frau und kein Matt. Du liegst allein in deinem Bett. Nacht für Nacht so einsam. Keine macht die Beine breit. Nein, das ist herzlich. Nee, da fehlt der Reim jetzt. Ja. Nee, das ist blöd. Gerade hat sich der Teil meinem Kopf super angehört. Spermaspuren an der Wand. Du machst es dir nur mit der Hand. Keine Frau und kein Matt. Du liegst ganz allein im Bett. Ah, dann geht das so. Dafür müssen wir jetzt was schreiben. Bing. Hat geklingelt, deine Antwort. Ja. Kenn ich. Hast du Internet jetzt, oder was? Ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Anscheinend. Hm. Ich kann es dir auch nicht sagen hier. Doch. Ich habe jetzt aber hier auf stumm gestellt. Oh, wer ist das denn? Den noch schön. So, worüber haben wir denn jetzt gerade eben gesprochen? Jetzt müssen wir mal aufhören. Unendliche hier. Geschichte. Genau. Ja, ja, so wie mein Penislied hier. Dein Penislied, ja. Ich sollte Christina Bach doch mal in Ruhe lassen. Ist dein Penislied jetzt eigentlich der Thunder, der Bolt oder der Lightning? Das ist das Penislied. Das ist das Penislied. Das hat eine ganz eigene Dynamik. Ja, aber die EP wird ja eher so ein Metal-Ding. Okay. Thunder! Lightning! Das ist der zweite Lied. Okay, Entschuldigung. Ich überlege gerade, was man für einen Text schreiben könnte. Irgendwas, worum ich einmal sehen generell kann. Oh! Worüber man generell mal einen Text schreiben könnte, oder was? Nee, wenn das so in die Heavy-Metal-Richtung geht. Ne, das dann Lightning habe ich noch keine Idee. Boot, ich glaub, bei Heavy-Metal kannst du alles rein. Du kannst einfach ein Rezept vorlesen. Einfach, du musst das einfach nur schreien. Das Gute wird auch sein, man kann auch die Lieder ineinander spielen lassen. Gibt es eigentlich sowas wie eine E-Ukulele? Bestimmt, wenn du Strom machst. Doch, es gibt eine mit Verstärker. Mhm. Du kannst eine mit Verstärker dir holen. Die ist dann ein bisschen größer und ein bisschen teurer. Ja. Da kann ich mir meine Ukulele E-Gitarre oder was? Ja, kannst du einem Jus mal auf einer E-Gitarre spielen. Ich hasse dich. Ohne Zeitverzögerung beim Umgreifen der Akkorde. Das klappt niemals. Kring, kring, kring. Moment. Kring, kring, kring. Warte. Warte, ich hab's. Die Songs sind ja schön, wenn man ein paar Stromschläge kriegt. Ja, vielleicht ist das ganz gut für die Fingerkuppen, weil die sind nämlich seit 2 Tagen taub. Ne, dass die wiederbelebt werden, meinst du? Dass du ein bisschen Strom kriegst, oder was? Ja. Willst du ein bisschen Strom haben? Guck mal, da steht eine Gießkanne, da steht eine Schüssel, dann machst du da mal deine Füße rein. Bitte. Und dann machen wir eine Verlängerungskabel an so einen Stecker. Okay, wir hatten aber heute ein Thema auch, über das wir ganz gerne sprechen würden. Ja, aber du machst dann dein Fickelthema da die ganze Zeit. Mein was? Dein Fickelthema. Fickelthema, ich habe kein Fickelthema. Nein, es ist ein großartiges... Spermaspuren an der Wand ist kein Fickelthema, oder was? Spermaspur an der Hand. Achso. Wir haben sich auf Wand umgekehrt, weil eben, weil da mehr Platz ist. An der Wand. Kannst du mir damit spielen. Aber ich... Ja, aber ich finde, an der Hand ist eigentlich es ist einleuchtender. Ja, aber dann muss es auf der Hand sein, nicht an der Hand. Das kommt auf die Energie an. Ich schreib dir was für Ich glaube, in unserem Alter eher so... Gar kein Sperma mehr. Was? Tröpfelt nur noch, oder was? Trocken. Trocken. Die Schusszeit ist vorbei. Glas. Was war denn jetzt das Thema? Glas drunter. Halt. Ich weiß, ihr hattet mal ein Thema? Mal. Ja. Wir hatten mal die 80er. Wir kommen immer auf die 80er. Ja. Was haben wir eigentlich in den 90ern gemacht, wenn wir nur über die 80er reden? Ich habe in den 90ern habe ich Milky Way probiert. Du bist rübergekommen in den 90ern. Ja, was hast du in den 80ern gemacht? In den 80ern? Du warst ja 8 Jahre lang in den 80ern. Ich war 8 Jahre lang in den 80ern, ja, stimmt. Ja, ich war 10 Jahre lang. Kindergartenbesuch. Ich war auch 10 Jahre in den 80ern. Siehste? Ich wollte gerade sagen 11 Jahre, aber es kann ja nicht sein. nein. Der Versuch, das zu toppen, ist leider daneben gegangen. Leider. Ja, war ein Jahr in den 70ern und 10 Jahre in den 80ern. Nee, ich war anderthalb Jahre in den 70ern. Ich war nur 8 Jahre. Und das war eine Zeit. Ich möchte ganz gerne über diese traumatische Winter in ich möchte gerne über dieses traumatisches Thema nochmal aufgreifen. Na, nicht die Milchweg-Geschichte wieder. Kaum das war ein bisschen 90er. Rein, fängt wieder an. Ja, das waren die 90er. Ach, kommt jetzt die Topfgeschichte oder was? Die Topfgeschichte waren auch die 90er. Die Topfgeschichte war die 90er? Mhm. Die Betrunkenen? Die Betrunkenen. Die aus einem Haus? Leben lang. Ein Leben lang. Das waren die 80er, ja. Ihr hattet doch irgendwelche Betrunkenen im Hochhaus, wo ihr gewohnt habt. Das war unser Nachbar. Ihr, ja, ja. Das waren alle, mein Onkel. Ja, das waren alle das war mein Vater. Und das war ich. Mit 3,5 Jahren. Und bei denen ihr so viel Angst hattet, dass sie euch vergewaltigen und dann haben sie euch geholfen oder sowas, ne? Was? Nein. Ja. Nein, die haben euch nicht geholfen? Nee, so schreckliche Geschichten kann ich jetzt nicht hören. Könnte was Lustiges sein. Nie Angst. So welches Tier habt ihr aus dem 17. Stock geworfen? War das die Ratte oder was? Maus. Maus! Also 15. Hallo, können wir das bitte? Also nein, das geht gar nicht. Sie hatte eine faire Chance. Nein, aber wir hatten. Sie hätte fliegen lernen können bei den 17 Stockwerken oder wir was? Wir hatten keine Angst vor diesem. Nein, wir hatten keine, wirklich keine Angst. Das waren die liebenswertesten Leute, die ich kennengelernt habe. Das ist auch eine traurige Kindheit, ne? Mein Lieblingsonkel ist der betrunkene von auf 17B! Okay. Ja. Wir hatten keine Angst. Ja, da war. Wir hatten keine Angst. Dabei. Nein, also ich möchte jetzt gerne an dieser Stelle sagen, dass wir keine Angst vor meinen Nachbarn hatten. Dass dabei. Galinga. Ich hatte eine was sehr... Was heißt Spermaspuren auf Russisch? Weiß ich nicht. Ich hatte eine sehr traurige Kindheit. Oh. Oh. Das muss man doch mal machen, wenn jemand sagt, er hat eine traurige Kindheit. Nein, das sind die 90er. Das macht man nicht mehr. Was? Bei wem war das denn noch mal immer, dass man... Der das immer gesagt hat, ich hatte ja auch eine sehr traurige Kindheit. Ja. Irgendein Comedian. Aber ich hatte wirklich eine traurige Kindheit. Ja, wir wollen aber eben drauf kommen, wer das gewesen ist. Ja, mir doch egal. Das war Jürgen von der Lippe, glaube ich. Aber der hat es auch gemacht. Ja. Oder ähnliche Sachen hat er zumindest auch gemacht. Du nuschte, so genüssliche Dämpfe. Ja, ich esse Chips auch, indem ich erstmal das Fett ablecke. Ja. FDH. Genau. Leck. LDH, leck die Hälfte. Ja, Rüdiger Hoffmann hat es, glaube ich, nicht. Mm-mm. Der hat immer gesagt, ja, hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob Sie es schon wussten. Ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten. Aber. Also, Jürgen von der Lippe hatte sowas. Ist die Frage, kennt man überhaupt noch einen anderen Comedian? Aber Hergeling hat es auch nicht gemacht. Der hatte aber wirklich eine traurige Kindheit. Ja, das war echt, ja. Ich hätte auch einen traurigen. Ich habe Sternartikel gelesen. Oder? Ja, ich habe ja auch eine traurige Kindheit gehabt. Und ich war nicht im Stern. Weil ihr alle 2 Monate irgendein Tier... Nein, ich hatte echt eine traurige Kindheit. Warum? Weil ich bin in der tristen Hauptstadt der Krim aufgewachsen. Simferopol. Ja, und was ist daran jetzt so traurig? Es war trist. Das war's. Nein, ich hatte ja nichts. Hallo, ich bin zwischen Riesenbeck und Dickenberg aufgewachsen. Naja, gut. Aber ich hatte ja nichts. Wir hatten ja nie die ersten, groß, ich bin die ersten 3 Jahre meines Lebens in einem Ort aufgewachsen. Ist ja gut. Titz heißt. Ich hatte echt das Gute bei der Kindheit, das stimmt. Das hätte ich mir gewünscht. Aber T-I-T-Z, nicht T-I-T-S. Aber weißt du, nimmst du ja damals, ist das ja. Nimmst du, was du kriegen kannst. Richtig. Die Jugend. Richtig. Ja. So haben ja wirklich Leute früher gelebt. Also ich meine, was heißt früher, aber Leute in unserem Alter. ja. In eurem Alter vielleicht. Die haben wirklich nur vor Ort gesucht, nach dem passenden Partner und irgendjemanden dann auch genommen. Ja. Und den Gedanken finde ich gruseliger, je länger es bei den Leuten dauert. Ja, ich muss aber auch nur sagen, also wenn du jetzt, also meine Eltern haben damals nicht schon auf dem Land gelebt, als ich da aufgewachsen bin. Die haben sich schon in der Großstadt kennengelernt. Also da war nicht irgendwie so, dass durch 18 Ecken sind. In Bielefeld oder wo? Nein, in Düsseldorf. Hallo. Ich dachte, ihr habt in Bad Salzuflen gewohnt. Nein, haben wir nie gewohnt. Du hattest Titz gewohnt. Ja. Da bin ich die ersten 3 Jahre aufgewachsen, aber da sind wir dann hingezogen, nachdem meine Eltern sich in Düsseldorf kennengelernt haben. Ah, wie kommt man darauf, nach Bad Salzuflen zu fahren dann? Was? Bad Salzuflen? Nee, du verwechselst jetzt. Wir waren noch nie in Bad Salzuflen. Wo wart ihr denn? Du kommst ja irgendwie aus dem Titz. Nein, ich bin hier in den, ich bin hier im Rheinland geboren auch. Rheinland ist breit. Direkt vor den Toren von Düsseldorf. An der Quelle? Direkt vor den Toren von Düsseldorf. Im Wald, an der Quelle. Nee, in Langenfeld. Und hast du mir denn so eine Geschichte mit Bad Salzuflen erzählt? Bist du betrunken oder was? Ja, natürlich. Nee, ist es noch 4 oder was? Nein. Bad Salzuflen. Kommt mir mal jetzt auch bekannt vor. Hast du mir nicht was erzählt? Nein, im Leben niemals. Nicht über Ostwestfalen? Nee, da habe ich überhaupt nichts mit erholt. Ja, warte, kann mir mal auf was Bad Salzuflen. Wer daher kam? Ja. Es heißt nicht Bad Salzuflen, das ist das Witzige. Uffeln ist neben Büren, aber und deswegen sagen bei uns auch alle Bad Salzuflen. Was heißt Bad Salzdrüffeln? Nein, Bad Salz. Üffeln? U-E-F-F-L-L. Nein, Bad Salzuflen. Ist ja gut. Ist ja auch jetzt egal. Ich möchte gerne Uffeln. Wir grüßen alle Hörer aus Bad Salzuflen. Und aus Dörrente. Aus Dörrente. Und aus Emsdetten. Und Osnabrück. Osnabrück. Osnabrück. Ja, hallo an euch. An Osnabrück. Ich grüße alle. Du hast damals so eine Geschichte erzählt. Damals beim Grillen bei Anni hast du so einen Scheiß erzählt. Nein! Jawohl. Hast du gelogen? Seid ihr? Nein! Ja, wir sind betrunken, ja, aber hast du gelogen? Bad Salzuflen? Niemals! Was? Titz hast du nicht erzählt. Ja, aber es ist der einzige Ort, wo ich gewohnt habe, bevor ich hier hingezogen bin. Wo ist denn Titz? Im Rheinland. Irgendwo bei Dormagen. Hinter Dormagen irgendwo. Mhm. Hinter Dormagen ist aber auch viel. Ja. Glaub, viel Elend. Man kann ja noch nicht mal genau sagen, wo es ist. Und Frankfurt. Das ist aber Jülich und so. Oder Jüchen? Jülich. Das ist noch nicht Ostwestfalen. Nee, habe ich auch niemals gesagt. Meint ihr damals bei Anni beim Dings? Nee, habe ich niemals gesagt. Ja, doch, erzählt. Da hast du so einen Scheiß erzählt. Nein! Das wüsste ich doch. Ich weiß es ja auch. Anscheinend nicht mehr. Da verwechselt ihr mich mit irgendjemand anderem. Ich habe an dem, ich hab bei der Grillerei bei Anni habe ich nur. Du standst die ganze Zeit am Grill. Wahrscheinlich kommt nee. Nicht. Ich habe mit der Tina da irgendwo gesessen und dann kam irgendwann der. Können wir es darauf annehmen, dass es nicht Anni, sondern Claudia ist? Ja. Claudia. Ja. Danke. Hey, warum? Weil die Claudia heißt. Achso, wegen dem Plakat. Oder nein, was? Überhaupt, weil die Claudia heißt. Verdammt nochmal. Sagst du Claudia zu ihr? Ja. Hast du mich dafür? Ja. Ja. Ich finde es immer lustig, wenn mir Google schreibt, kennen Sie eine Claudia? Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und ich muss immer kurz für einen kurzen Moment überlegen und mir denken. Es war ein sehr schöner Augenblick, als wir nach 10 Jahren gemeinsam, nee, Quatsch, okay, 5 Jahren gemeinsam zur Schule gehen, in der Oberstufe angekommen sind, irgendwann mal, und dann hieß es, zum Sportunterricht werdet ihr jetzt per Namen eingeteilt. Claudia, und wir alle nur, wir haben keine Claudia, ihr Vollspacken. Und dann steht Claudia auf. Und alle denken, oh, wir haben eine Claudia, wir haben ein Opfer. Dein Mikrofon ist kaputt. Nein, es ist nicht kaputt, es ist Penis. Nein, es ist kaputt. Es ist kaputt gemacht. Jetzt die Luft raus. Ich habe festgestellt, dass es kaputt gegangen ist. Das wird doch rausgeschnitten. Wann hast du das denn kaputt gemacht? Wurde es jetzt rausgeschnitten? Ja, natürlich. Warum hast du es kaputt gemacht? Es war gar nicht kaputt. Es war gerade eben noch ganz. Wieso denn bloß? Warum tut ihr sowas? Der Schwindel wird schlaff. Du hast ihren Penis kaputt gemacht. Wieso denn bloß? Warum tut ihr sowas? Na, welcher Film war das? Welcher Film? Ronja Räubertochter. Richtig. Warum tut ihr so? Pui, pui. Pui, pui. Pui, pui. Du hast den Dach kaputt gemacht. Wieso denn bloß? Pui, pui, pui. Aber warum ist er... Das ist ja echt... Ich bin ein bisschen traurig. Ja. Trink noch von deinem Rotkäppchen Wein. Ist Qualität. Wo hast du dieses Plastikmikrofon her? Aus diesem Quatschladen. Quatschladen aus der Innenstadt. Ja, und es hat gekostet 50 Cent. Oder? Welcher Quatschladen? Frohwein? Ja, 2 Euro. 2 Euro hast du so ein... Das ist aber das Günstigste, was du bei Frohwein kriegen kannst dann wahrscheinlich. Ja. Nee, es gibt noch den Kuli mit dem Boxhandschuh, der kostet auch 2 Euro. Oh, das sagt mir noch gar nichts. Dann muss ich mal wieder rein. Kuli mit dem Boxhandschuh. Ja, den habe ich auf der Arbeit genommen. Wofür? Um Leute zu vermöbeln. Ja. Mhm. Kommen wir zurück zum Thema. Ja, das will ich haben. Wie lange reden wir denn schon? Wir reden 45 Minuten, oder? 54. Wow! 9 Minuten daneben. Davon leider 20 Minuten kürzbar. Ja, also müssen wir noch ein bisschen quatschen. Oder was? Und das ist so ein Scheiß, den lädt man einfach irgendwann bei YouTube hoch. Sorry. Das war unser Opa. Manchmal wacht er einfach auf. Ein Klavier, ein Klavier. Mutter, wir danken dir. Ja, sehr lustig. Das sind diese Rülpser, die man nochmal versucht einzufangen. Die eigentlich mit so einer Blase rauskommt, wenn wir in einem Comic wären. Die Weinkrebs sind aber gar nicht so schön. Du bist doch gut dabei, dafür, dass du jetzt eine halbe Flasche aufhast, meine Güte. Mit einem guten Rotkäppchen Wein. Wein. The Wein. Rotkäppchen The Wein. The Wein. The Wein. Aber ich habe noch Thema. Ich habe zwei Themen. Ich fange mit dem langweiligeren Thema an. Bei. Guckst du Böhmermann? Das. Jan Böhmermann Neo-Magazin? Ja. Ja, ich verpasse es super häufig, ja, weil ich ja keine Fernsehzeitung weil habe. Weil niemand ZDF Neo guckt. Ja, ich habe... Man kann es ja online gucken. Habt ihr dieses YouTube-Video gesehen, was er hochgeladen hat, Haul Hitler? Nein. Okay, dann brauchen wir darüber nicht sprechen. Danke. Ich habe das... Moment. Es gab... Also die verarbeiten jetzt scheinbar auch YouTube-Videos. Und es gab ein YouTube-Video, ja, das bei... Fokus? Keine Ahnung was. Nee, nicht bei Fokus. Bei Schlecki Silberstein. Also schon so ein Blog, der ist, ja, jetzt nicht unbedingt jeder kennt. Kritisiert worden ist. Und zwar hatte man das Gefühl, dass Schlecki Silberstein das ernst nimmt. Und es war ein Video von Revolverheld morgens beim Morgenmagazin. Wobei das einfach nachgemacht ist. Also die waren zwar beim Morgenmagazin... Mhm. Aber die Musik wurde genommen und da wurde halt so ein vernuscheltes Gesumme dann, ja, da drüber gemacht. Also, und das stand bei Schlecki Silberstein als von Dingen, also schlechteste Live-Auftritt von jemals von Revolverheld. Und das Ding war, also ich meine, damit war die Nummer eigentlich schon mal okay. Ich meine, ich finde das Lied sowieso scheiße, deswegen ist mir auch völlig egal, ob es genuschelt wird oder nicht. Aber ja, damit fand ich die Nummer schon mal okay. Jetzt sind die aber beim Neo-Magazin aufgetreten und haben das in der Nuschelform auch vorgetragen. Das finde ich so gewollt lustig und eigentlich nicht so prickelnd. Ja, ich habe das nur auf Facebook gesehen, weil ich like ja, wie man so schön sagt, Jan Böhmermann auf Facebook. Du bist Fan. Ja, ich habe gefällt mir. Das kann man, sagt man nicht mehr, ne? Ich sag, man sagt nicht mehr, ich bin Fan, sondern ich like irgendwas. Ich like, ja, ja. Aber das würde doch bedeuten, dass man ihn dauernd liked, oder? Bitte was? Würde das nicht bedeuten, dass man ihn dauernd liked, wenn ich sage, ich like ihn? Aber ich like ihn. Ja, du, wenn du Fan bin, bist, sagst du ja auch nicht. Von Montags bis Mittwoch bin ich Fan und Donnerstags, Freitags habe ich Pause und Samstags ist dann wieder von 3 bis 4 Fan und so. Fan? Dann like nee, also ich. Ich habe da mal gefällt mir gedrückt. Obwohl, ich habe ja like gedrückt, weil ich habe ja mein Facebook auf Englisch. Ne? Deswegen, du bist ja auch die Frau von Welt. Die richtig. Frau von Welt. Ja. Ich drücke nicht gefällt mir, ich like. Like. Ich like und da habe ich das heute gesehen. Ich hatte nur noch keine Zeit, mir das anzugucken. Da war auch irgendwas, dass er total aufgeregt war und sich total gefreut hat, Revolverheld, bla bla bla, und das wollte ich mir eigentlich auch noch angucken, ja, deswegen kann ich aber jetzt habe ich das schon verraten, das ist natürlich blöd, aber ich fand es nicht so prickelnd, aber bist du Revolverheld-Fan? Nein, gar nicht. Gottes Willen, nein. Ja, ich glaube, dann ist der Witz generell schon ein bisschen, aber ich dachte mir, das ist eigentlich, bist du so... Revolverheld-Fan? Ich bin in den 80ern aufgewachsen mit richtiger Musik. Lagst du Revolverheld? Likest du noch oder lebst du schon? Ich like, glaube ich, noch nicht mal die Donuts. Warte mal, du hast die heute geliked. Du hast die heute. Du hast heute was geliked für den Donuts. Nee, der hat was gepostet. Oder gepostet. Auch noch das. Persönlich oder bei Iptown? Ja, ja. Nein, du persönlich. Du persönlich. Oh, das war dann dumpf. Ich wollte es bei Iptown eigentlich liken. Ja, blöd, ne? Dann ist das daneben gegangen. Kannst du, ne? dann ist das daneben gegangen. Und sowas, weil ich das auch nicht so prickelnd fand. Ich meine, das ist auch eine Diskussion wert, weil die sind... die haben, also die, es wurde mit Campino und ja, die das ist, glaube ich, schon ein paar Tage, geht schon rund, weil ich schon irgendwelche Witze mitgekriegt habe, von wegen, hier ist die deutsche Version und dann kam irgendein anderen Scheiß. Aber es gibt tatsächlich die deutsche Version von Do They Know It's Christmas und sie haben den Refrain nicht übersetzt ins Deutsche, dafür alles andere. Und das ist, glaube ich, generell... Wenn Wobei, sie haben es ja auch nicht übersetzt, sondern sie haben ja irgendwie einen deutschen Text darauf gemacht, der irgendwie passend ist, wie ich das heute mitbekommen habe. Ich habe es selber noch nicht gehört, aber irgendwas war mit Glühweinstand, auch, egal ob es regnet oder schneit oder irgendwie sowas. Und das werden die ja definitiv nicht in der englischen Version singen. Also sie haben es schon irgendwie... Glühweinstand ist schwierig zu übersetzen ins Englische. Ja. Seit Jahren bin ich dran. The Glühwein Stand. Glühwein Stand. Oh, I said, is that something we swear my Spuren? Yes, yes, yes. Aber ich finde, ich gucke es gerade, Spermaspuren auf der Wand, du machst sie mit deiner Hand, ist besser als Spermaspuren auf der Hand, du machst sie mit deiner Hand. Das ja, natürlich. Ist, das haben wir uns doch geändert. In der Tat besser durchstreichen. Danke. Ich bin schon Jahre im Songschreibegeschäft, ja, also. An der Wand, sehr gut. Spermaspuren an der Wand. Du machst es dir nur mit der Hand. Wie heißt denn das? Man ist Songwriter. Das ist dieser neue Begriff, den wir ist Songwriter. Singer-Songwriter. Ist das ein Percussionist? Percussionist. Der Percussionist von den Zürgewiesen. Kannst du das auch bei Facebook bei dir einstellen, dass du ein Singer-Songwriter bist? Man muss ja nicht gut sein. Ja. Nee, aber wo waren wir denn jetzt gerade? Ja, dann waren wir heute... Nein, das Ding... Ja? Wir waren ja eigentlich noch bei diesem... bei der Band 830. Ich bin jetzt kein Musiker. Ich bin zwar in dieser Richtung Philosoph, deswegen, wenn jemand mit Argumenten kommt, bin ich da offen für. Ich bin jetzt aber kein Musiker und ich glaube, Musik an sich in der Form ist nicht unbedingt etwas, was einer stringenten Argumentation fähig ist, weil es auf Geschmack geht und bei Geschmack... Richtig. Das Ding. Aber es gibt natürlich Leute, die sagen... man sollte nur etwas covern, wenn man es besser machen kann. Ja, aber ansonsten das Ding ist mach doch deinen eigenen Scheiß. Richtig, ich meine, das ist jetzt nicht nur Musik. Richtig. Ich hatte ja Too Much Information begonnen damit, dass ich irgendwelche Tweets besprochen habe und dann fingen halt andere Leute an, auf die Bühne zu gehen und einfach Tweets von anderen Leuten vorzutragen, wo ich dann Schriftsteller getroffen habe, die zwar auch jetzt Slam-Poetry machen und sowas und dann aber gesagt haben, nee, das würde ich nicht machen. Ich würde mich jetzt nicht einfach auf die Bühne stellen und die Tweets von anderen Leuten vorlesen. Das ist ja nicht meins. Richtig. Und das alles verstehe ich so ein bisschen und sowas. Und gerade wenn ein Lied nehmen ist, nicht zu verbessern, sondern einfach in eine andere Sprache und dann so ein Kauderwelsch daraus zu machen und sowas. Ich glaube, das ist scheiße. Ja, das ist aber, glaube ich, die Diskussion ist ja, darf man etwas scheiße finden, was eigentlich für eine gute Sache steht? Ja, natürlich darfst du das scheiße finden. Ja, das ist ja eigentlich so die ganze Diskussion, dass alle Welt die Künstler alle so kritisiert, wie könnt ihr nur, ja, warum habt ihr das gemacht? Und da habe ich heute im Radio gehört, dass Campino gesagt hat, in was für einer zynischen Gesellschaft leben wir eigentlich, dass wir uns dafür rechtfertigen müssen, dass wir was Gutes tun. Irgendwie so ging das in diese Richtung, ne? Dass sie das ja wirklich gemacht haben, nicht um irgendwie sich daran zu bereichern, sondern dass die Erlöse durch dieses Lied halt... Eigentlich ist das schlimm, weil du forderst dadurch, nehmt bitte unsere Musik nicht mehr ernst. Was bei den Toten Hosen vielleicht verständlich ist, aber das ist das, was du forderst. Okay, die Musik ist scheiße, aber hey, ist guter Zweck. Ja, natürlich. Deswegen scheiß doch auf die Musik. Hallo, was macht ihr denn da für Musik? Ich hab's noch nicht gehört, die deutsche Version. Ich habe die deutsche Version noch nicht gehört. Das Ding ist, du hast sehr große Künste natürlich in der Originalversion. Und das ich wird muss aber auch sagen, mittlerweile im Deutschen zu einem Gegröle. Ich hab die neue Version jetzt gehört, auch von der englischen Version habe ich die neue Version gehört. Und das ist halt, ich bin ein Kind der 80er und für mich wird das Original immer für mich irgendwie so ein bisschen unantastbar sein. Auch wenn da jetzt der Bono immer noch mitsingt, der vor 30 Jahren auch mitgesungen hat und all sowas. Und das ist ja. Ich denke mir dann auch, muss das... Ja, das ist wahrscheinlich für die jüngere Generation, die das halt überhaupt nicht kennen, dass sie da auch so ein bisschen vielleicht Identifikation haben mit den Künstlern, die sie heute kennen und so, aber... Ja, aber es sind Künstler, wenn die unfähig sind, ein eigenes Lied zu schreiben, Ja, aber dann kannst du es doch auch da sagen. Warum hat der es nochmal aufgenommen? Hat Bob Geldof das denn nochmal aufgenommen? Da kann ich auch sagen. Ja, aber das macht keiner. Das ist wieder nur die Deutschen, die gesagt haben, ja, scheiße, warum? Ja, natürlich, ich kann mir da kein Urteil bilden. Ich habe mir die deutsche Version noch nicht angehört. Ich weiß nicht, wie beschissen oder wie bescheuert oder was auch immer es ist. Oder gut. Ja, vielleicht klingt es auch super. Total super. Glühweinstand, hallo? Ja, Glühwein ist doch super, geil. Weihnachtszeit. Whatever, ja, das kann ich mir nicht sagen. Aber das ist, keiner diskutiert darüber, warum hat Bob Geldof und haben die Leute das alles nochmal aufgenommen. So. Für Ebola. Das weiß ich nicht, ob keiner darüber diskutiert. Vielleicht diskutiert ja in englischsprachigen Ländern jemand darüber. Wir kriegen es bloß einfach nicht mit. Ja, aber es ist auch in Deutschland. Ja, aber es ist in englischsprachigen Ländern, weiß ich nicht, ob es jetzt USA oder England oder so ist. Da sind ja auch die Leute auch immer so ein bisschen begeisterungsfähiger, als sie es in Deutschland sind. Das ist ja auch immer so ein bisschen. Hier interessiert sich kein Mensch für irgendwelche Themen. Also langfristig, also länger als 5 Minuten. Das glaube ich auch nicht. Aber doch. Zum Beispiel, es gibt. Ein Projekt, was generell in Deutschland kopiert worden ist, in Holland heißt es, ja. Prost. Frikando Spezial. Mit Mayo. Also in Deutschland heißt es, sind es die Krautreporter und der Kommentarist? Nein, irgendwie sowas heißt es. Also es gibt es in Holland halt auch, das heißt, ja. Es sind, in Holland ist es eine Internetseite, die ist für fremde Augen verschlossen. Das heißt, du zahlst 60 Euro, damit du die Artikel lesen kannst. Und da schreiben halt sehr gute Journalisten ihre Texte, aber auch ein Schriftsteller ist damit dabei, der es quasi eigentlich nicht notwendig hätte und sowas. Da sind sehr gute Leute dabei. In Deutschland sind bislang mäßig gute Leute dabei. Also eigentlich Leute, wo ich bislang nicht sagen würde, ich würde jetzt Geld dafür zahlen wollen. In Holland sind die wirklich besser bislang. Und da ist auch ein Videoteam mit dabei. Es sind zwei Geisteswissenschaftler und die... Ja, weil du würdest sagen, da sind zwei Geisteskranke mit dabei. Das habe ich gerade von meinem geistigen Ohr. Es ist nicht so weit weg von einem. Das ist okay. Die haben eigentlich kein Geld, die setzen sich hin, machen die Videokamera an und sind dadurch bekannt geworden, zunächst einmal unabhängig von dem holländischen Projekt, einfach durch YouTube und die nehmen holländische Pop-Klassiker aus den 90ern auseinander. Haben wir das Thema schon mal gehabt? Nein. Was den Text angeht. Ja. Und da ist es natürlich, also es gab viel, viel interessantere Sachen in Holland in den 90ern und so, ist viel eigenständiger und vielleicht konnte man da mehr rausholen, aber das machen die immerhin. Also genau dieses von wegen, sie würden jetzt Revolver hält, dieses ich lasse für dich das Licht an und sowas würde super gut passen, weil du hast, es wird eine männliche Person dargestellt, die sich für sonst wie geil hält. Und wenn du diesen Text analysierst, wirst du eigentlich drauf kommen, was bist du für ein blödes männliches Arschloch, das einen Arsch nicht hochkriegt oder sowas, ne? Und du willst jetzt irgendwie das Licht anlassen, auf die Fahnen schreiben als super geilen Akt. Und ansonsten interessierst du dich nicht die Bohne für deine Freundin. Also so. Und so nehmen diese Sachen auseinander, was also aus philosophischer Hinsicht natürlich noch ein bisschen fragwürdig ist, weil es natürlich ein Kunstwerk ist. Also vielleicht kann es auch einfach gewollt sein, dass da ein Arschloch porträtiert wird. Und andererseits finde ich es sehr erhellend und befreiend, dass da mal jemand hingeht und das kritisch auseinander nimmt, was da eigentlich einem vorgeworfen wird, so als Text. Und in Deutschland ist es, glaube ich, noch schlimmer. Der Text spielt noch weniger eine Rolle. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Und gerade wenn du an dieses Tote Hosen-Stück da jetzt Do They Know It's Christmas rangehst, ist es natürlich... Ja, es ist auch kein Tote Hosen-Stück. Ne? Das ist ja der Campino-Sing, damit deswegen ist es ja kein Tote Hosen-Stück. Aber Tote Hosen... Wer immer es getextet hat. Also vielleicht war ja auch Christina Bach mit am Start. Und die Zwei-Raum-Wohnung-Frau. Entschuldige mal bitte, wie heute Abend. Ja. Kommen in Deutschland nur alle 10 Jahre. Die deutsche Musikerwelt, solltet ihr nochmal so eine... Helene, wenn du uns hörst. Oder wenn ich für nächstes Jahr... Nenn dein nächstes Album doch mal Spermaspuren. Nein. Da möchte ich gerne Themen für. Das wird durch die Wand gehen. Vor allem ich möchte da ein Themen für haben. Ja. Ja. Wir machen nein, wir müssen das eigentlich mit Haseland teilen, weil... Ursprung des Ganzen war ja... Ja, eigentlich müssen wir Carsten teilen, weil Carsten ja gesagt hat, was sind das da für Spermaspuren? Für Spermaspuren an einem Plakat. Ach so, ja. Ja, also es war schon ein Ding, da hat der gar nichts mehr zu tun. Das sind wir ja, lieber Martin, du warst wenn du uns hörst... Du warst die Inspiration für deine die Sperma. Deine Unterschrift sieht aus wie Spermaspuren auf der Wand von Christian Steifen. Ja. Ja, so. Auf unserer Wand, auf seinem Plakat vielleicht, aber auf unserem. Ich muss jetzt nochmal gucken. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Es passt auch so ein bisschen zusammen thematisch, finde ich. Was denn? Christian Steifen und Spermaspuren auf der Wand. Das passt zueinander? Ja. Warum? Das ist ein Thema. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber ich bin gerade auch in dem Betrunkenheitsgrad, wo ich vielleicht nicht mehr so viel erzählen sollte. So vor allem jetzt das gerade das da. Abend schon drauf, oder? Bitte? Das hast du den ganzen Abend schon drauf. Findest du? Wenn ich jetzt näher komme, wird meine Stimme viel schöner. Ja, stimmt. Hallo. Liebe Podcast-Hörer, nicht wenn du näher kommst, wenn ich näher ins Gerät komme. Hallo? Jetzt hat sie doch einfach nur Wein mit sehr viel Wasser drin, oder? Es ist Spreit. Mit sehr viel Wasser drin, oder was? Spreit. Hat sie nachgekippt und das Wasser schon ausgetrunken. Ja, Zeit für uns für die ernsthaften Dinge des Lebens. Wieso darf ich dir nicht näher kommen? Hallo, das ist live. Na und? Ja. Wir wollten auch mal einen Podcast machen, glaube ich, mal wieder. Hatten wir ein Thema? Nein. Nein, wir hatten gar kein Thema. Du willst auch nie mit mir podcasten. Ich möchte ganz gerne nur auf unsere Beziehung zurück. Haben wir das Thema jetzt dort in Hosen... Spermaspuren und tote Hose überwunden? Ich glaube ja. Ja. Ich glaube ja. Also ich fand, es gibt es so etwas in Deutschland nicht. Zwei Leute, die sich hinsetzen und Musik auseinandernehmen. Also ja, irgendwas. Müssen wir das halt tun. Wir drei. Alle drei zusammen. Mit wem hatten wir die? Hatten wir die Idee mit dir schon mal oder mit Anni? Ja, mit Anni hatten wir es und Anni kam immer an, Claudia kam immer an. Claudia, bitte. Und sagte, Claudia wollte nie so auf Qualität. Also von ist doch scheißegal, solange uns das gefällt, ist doch alles super. Claudia! Du bist der einzige Stern am Himmel. Für mich. Und Jacqueline auch. Also ein bisschen Arbeit, weil die Videos zu den Musikstücken auch mal so passend reinschneiden, dass hier halt das gerade abgespielt wird, welche ja. Textteile man auch gerade verarbeiten möchte. Das ist dann wieder schon so ein bisschen Arbeit. Das ist das Problem. Aber die sind auch relativ tief bekannt geworden dadurch. Aber Arbeit, da scheuen wir uns ja vor. Arbeit ist nicht für uns. Hm. Aber wenn Spaß macht... Ich habe gelesen, suche dir etwas, was dir Spaß macht, dann musst du nie in einen Tag in deinem Leben arbeiten. Habe ich irgendwo gelesen, im Internet. Ja, nee, ist klar. Auf Facebook hat irgendjemand gepostet und hat gedacht, er wäre inspiriert. Irgendwer hat auf Twitter einen Spruch zu einem Bild gemacht. Richtig. Ich habe dieses Bild gesehen, war schön. Ja, ist so. Du glaubst nicht. Ja, ich habe eben schon damit rumgespielt. Lag ja die Jungfrau zur Matrose. Ja. Aber ich darf, ne, weißt du, ich bin wieder eine zu, ne? Du bist sowieso eine so eine zu, ne? Mhm. Mhm. Warum eigentlich? Pause. Keine Ahnung. Sollen wir darüber reden? Ja, bitte. Sollen wir das in eine Therapiestunde umwandeln jetzt ja. gerade? Ja. Ja. Hau rein. Ja, bitte, ich höre. Das war ja das Thema, was wir eben auch gehabt haben. Und zwar lassen sich Leute eigentlich bereitwillig durch die äußeren Umstände, sei es jetzt ihr nicht voranschreiten im eigenen Leben oder das berufliche Umfeld, dazu verleiten, antisozial zu werden. Ja, tun die. Ja? Thema beendet. Haben wir noch ein Thema? Ich denke mir eigentlich immer sowas. Das ist doch das Eigentliche gewesen, was die Leute nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt haben, diese Scheiße nicht nochmal. Sie haben es nicht so ausgedrückt, aber eigentlich so sich von außen so manipulieren zu Sachen, manipulieren zu lassen, dass du ja vor eine gefühlte Alternativlosigkeit gestellt wirst, weil die äußeren Umstände sind so umgreifend, keine Ahnung was, und so von wegen, selbst wenn du dich dagegen wehrst, wird das maximal als nette Geste verstanden, aber viel mehr kannst du ja gar nicht ausrichten. Nicht? Also ich meine, wenn du jetzt über den Zweiten Weltkrieg redest, meine Oma war zum Beispiel dagegen, aber meine Oma hat in Langenbeck gewohnt. Da gab es keine Straßen, da gab es keine Laternen und sowas, da konntest du dagegen sein und sowas. Ja. Das war eher risikoreich. Und das war bei ihr auch nicht... Risikoreich, dagegen zu sein, also... Auch in Langenbeck? Ja, du konntest aber in Langenbeck natürlich auch eigentlich nichts bewirken dadurch. Du hast den Pöbel, der mitgemacht hat, und meine Oma war jetzt auch nicht eine Intellektuelle. Ja. Die habe ich damals auch gefragt, warum sie sich dann immer so dagegen gewehrt hat. Also einfach nur, also sie hat noch nie mal... Heil Hitler hat es nie gesagt. Und das war schon total schwierig und sowas. Dann habe ich sie überhaupt mal drauf gehört, warum hast du das gemacht? Du hast kleine Kinder gehabt und das war eigentlich total... Was willst du denn damit erreichen? Und sie sagte einfach, ich habe Hitler gehasst. Der war laut und hässlich. Ja. Ja, und deine Oma recht hat, hat sie recht, ne? Ja, das war so ein Ding, 12 Jahre in der Schule ackerst du dieses, oder 6 Jahre, keine Ahnung, was in der Oberstufe oder in der Sekundarstufe 2, sagen wir mal korrekt, ackerst du dieses Thema durch, du siehst unheimlich viele Bilder und keine Ahnung was und sowas. Du wirst nie drauf gestoßen, wie Oma das mal eben gemacht hat und hat gesagt, der war einfach scheiße laut und hässlich. Und du hast immer nur den raffinierten Intellektuellen gesehen, der irgendwas vollbracht hat und auch mal dachte, nö, der war scheiße. Das wussten wir auch alle von Anfang an. Also das hast du jetzt so nicht gesagt, aber für sie war das klar. Und das kannst du ja nicht durch Lautstärke dann irgendwann wegmachen. Aber natürlich andererseits im Kleinen, du riskierst damit eigentlich irgendwann eine Lagerhaft. Ja. Es ist schon so, was du fragst, warum hast du das denn wirklich dann gemacht und sowas? Aber okay. Aber kann man das kenne ich aber. Aber kann man das dann als Courage bezeichnen? Sagen, okay, es war ja nicht aus den idealistischen Gründen nach dem Motto, ich finde nicht gut, was er macht. Ja, weil die Hürde ist immer noch da und das kenne ich ja. Ich kenne das, ich kann nicht aus meiner Haut, auch wenn ich weniger Probleme hätte damit, jetzt die Fresse zu halten, nichts zu sagen. Bumm. Da ist irgendetwas, was total schief läuft. Ich meine, ich habe einen Blog zu Hause in meiner Heimatstadt und keine Ahnung was. Und da ist es da schon so gewesen und früher in der Universität ähnlich, wenn man an einer Diskussion teilgehabt hat und in irgendeinem Gremium. Ja, es wäre für eine Karriere sinnvoller gewesen, gar nicht in diesem Gremium zu sein, nur deinen Scheiß zu machen, dich nirgendwo blicken zu lassen, dann fällst du auch nirgendwo jemals negativ auf. Und selbst wenn es gut ist, was du da gesagt hast, es gibt immer Arschlöcher, die das dann scheiße finden, weil du dann irgendwas gesagt hast und dann kacken sie dir hintenrum irgendwann mal ans Bein. Und deswegen ist natürlich immer viel besser, dass du nie deine Fresse dann aufmachst, wenn du was erreichen willst dann dadurch. Und das konnte ich halt auch nicht. Ja, das ist ja auch oft bei vielen Menschen so, dass die ihre Klappe nicht aufmachen, nicht weil sie was erreichen wollen oder sondern einfach, weil sie gar nicht anders können. Denen ist es vielleicht auch egal. Also ja, das ist... Aber das habe ich in Düsseldorf kennengelernt. Es ist ja oft so, dass wenn dich etwas nicht selber betrifft, also bei vielen Menschen ist es so, wenn etwas nicht selber vor deiner Haustüre passiert oder dich nicht betrifft, dann ist es denen scheißegal. Es ist einfach so. Viele Leute, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Phänomen ist oder so, aber viele Leute sind erst betroffen oder setzen sich vielleicht erst für irgendwas ein, wenn sie selbst betroffen sind oder wenn es sie betrifft. Glaube ich. Ich glaube nicht, dass es ein deutsches Phänomen jetzt ist. Also ich glaube, das ist Ja, ein weiter Es ist anderswo anders. Was ich in Düsseldorf schon gemerkt habe, dass also ich finde es eine tierisch konservative Stadt. Ich finde, die Uni hat kaum hier Einfluss auf das, was man hier so Düsseldorf selbst nennt. Da ist sehr weit draußen und sowas und da kriegt man nicht viel, ist kein sonderliches Input, als ob gar keine Universität da wäre. Und das Konservative wirkt sich so auf, dass ich relativ oft darauf gestoßen werde, von wegen, wenn du irgendwas sagst, von wegen, also wir hatten einmal das Gespräch darüber, einfach mal so, wo an dem Tag mir der Gedanke neu gekommen ist oder ich hatte ihn neu gelesen, dass schon die Bild-Zeitung sehr stark Einfluss hatte auf die Absetzung von Christian Wulff. Und dass eigentlich deswegen der Chefredakteur abdanken musste. Mhm. Und das ist nirgendwo thematisiert worden. Das habe ich irgendwo nebenbei mal irgendwo gelesen. Von wegen, übrigens, in Journalistenkreisen wird das und das gesagt, das und das ist deswegen so. Und deswegen ist der jetzt in Amerika, weil soll neue Entwicklungen im Internetbereich danach gucken. Ja, hier. Genau, wer glaubt denn so einen Scheiß, dass der wegen neuen Entwicklungen vor Ort nachgucken muss? Ist auch nichts rausgekommen. Also, der war einfach nur mal eben weg und dann ist er irgendwann wiedergekommen. So. Das erzählst du mal so als Witt und sowas und der kommt nur entgegen, ja, aber das machen sie doch alle so. Und das ist ein Argument. Ja, ja, das machen sie doch alle so. Lass uns nicht drüber reden. Das ändert sich doch eh nichts. Ja, aber das ist ja nicht nur ein Düsseldorfer Ding, das ist ja... Das gleiche Argument haust du jetzt rein. Das machen sie doch alle so! Ja, das ist also das ist doch, ob das jetzt nur auf lokalpolitischer Ebene oder auf bundespolitischer Ebene, Landtag oder was, da sind sie doch immer alle irgendwie, da hast du immer irgendwelche, die sagen, ja, das ist ja eh alles derselbe Scheiß und ob ich jetzt wählen gehe oder nicht oder wen ich wähle, ist auch scheißegal, das ist ja eh alles... Also mich hat gewundert, dass da keiner irgendwie so interessiert war überhaupt an der Sache. Weil das gleich so, ja, dann ist aber buff. Und so. Das ist schon fertig. Das ist ja der, das ist ja mit der gefährlichste Satz überhaupt. Das hast du ja auch in jeder Firma, wenn du irgendwo neu reinkommst und das ist irgendwie so ein alteingesessenes Unternehmen. Und es gibt so manche Dinge, das machen wir hier schon immer so. Du bist ein Störfer. Nein, historisch gewachsen. Der Begriff ist dafür historisch gewachsen. Da gab es doch mal dieses Experiment, das die gemacht haben mit Schimpansen, dass die eine Banane irgendwo hochgelegt haben. Ein Schimpanse ist hoch und wollte die Banane haben. Damit haben die anderen Schimpansen immer mit Wasser abgespritzt, dass die Schimpansen irgendwann auf den drauf sind. Und jedes Mal, wenn irgendein Schimpanse versucht hat, an die Banane zu kommen, dass sie den verklopft haben. Dann haben die einen Schimpansen rausgenommen, einen neuen rein. Gebracht, der nie wusste, warum das so ist, dass die anderen abgespritzt werden. Und irgendwann waren alle Schimpansen ausgetauscht, die alle wussten, wenn einer da, keiner wusste warum, aber wenn einer da hochgeht, wussten alle anderen, dass sie mit Wasser abgespritzt werden. Und, aber keiner wusste, warum das so war. Und ich finde, das ist dieses Gefährliche, dieses Jahr, das machen wir schon immer so, und das war schon immer so. Ja. Keiner weiß, warum das ich so meine, ist. Ich habe es gerade nicht verstanden. Ich habe den Versuch gerade nicht verstanden. Du kannst den Podcast hinterher nochmal anhören. Nein, ich möchte es gerne nochmal erfassen. Die haben eine Banane hochgelegt, und wenn ein Schimpanse hochklettert. Eine Gruppe wurde konditioniert. Richtig. Ja. Du tust einen rein, der es nicht kennt, der ist verwirrt. Ich habe es verstanden, ist okay. Aber ich habe das Experiment nicht so ganz nachvollziehen können. Also die haben oben eine Banane draufgelegt und sobald ein Schimpanse hochklettern wollte, die Banane zu kriegen, wurden die anderen mit Wasser abgespritzt. Okay, und Wasser... Und das haben die einfach immer wiederholt. Immer wieder wiederholt. Richtig. Bis keiner von den Schimpansen, die von Anfang an drin waren, mehr da hochgegangen sind. Dann haben die einen Schimpansen ausgetauscht. Okay. Der nicht wusste, was vorher passiert ist. Der da hochgeklettert ist oder warum auch immer. Und auch bevor er hochklettern konnte, wurde er von den anderen Schimpansen verkloppt. Ach so, und zwar wurden sie nicht mehr mit Wasser hochgespritzt, sondern die verhaben. Die wussten nur, wenn einer da hochklettert, dann müssen wir ihn verkloppen. Richtig, weil sonst wären wir abgespritzt. Das wussten die ja gar nicht, weil sie abgespritzt werden. Die wussten einfach nur, dass sie ihn verkloppen müssen. Richtig, nachdem alle anderen Schimpansen ausgetauscht wurden. Okay. Keiner wusste, ich werde mit Wasser abgespritzt, sondern das war immer schon so. Wenn einer da hochklettert, wird er verkloppt. Ja, siehst du, das war nämlich, was mir gerade die Information, die mir gefehlt hat. Welche? Dass sie gar nicht mehr mit dem Wasser abgespritzt wurden, sondern einfach nur den Typen verkloppt haben. Ja. Ja, ich meine, das, was ich dann kritisiere, wäre nicht, dass man, dass ich jetzt auf eine konkrete Situation, in der dann mal was Blödes passiert. Dann kannst du ja immer noch sagen, von wegen, das passiert aber nicht. Von wegen, und dann ist es ja egal. Aber die Flexibilität fehlt einfach schon. Ja. Zu sagen, ich nehme rein gedanklich mal andere Möglichkeiten mal in den Sinn. Ja, und das finde ich schon schwierig. Wenn die Leute dazu nicht mal mehr bereit sind. Wenn die schon so drauf gepolt sind von wegen, will ich gar nicht drüber reden. Weil das machen sie doch alles. Was soll denn das? Immer schon so gewesen. Da klappt auch so eine Mausefalle schon ganz schnell zu. Was soll denn das? Brauchen wir gar nicht drüber reden. Weil ja. Warum brauchen wir nicht drüber reden? Das ist genau dieser Christian Steif-Moment, wo ich dann dachte, von wegen, der zieht das jetzt durch. Diesen lustigen Gedanken zieht der jetzt durch. Du hast solche Leute gar nicht mehr, die das durchziehen. Weil die sofort sagen, wenn der kommt, oder ich muss jetzt nochmal auf die allgemeinverständliche Ebene runter und dann sagen, dass das alles ein bisschen ein Scherz war. Nee, warum? Es ist ja kein Scherz. Ja, das Denken, aber die meisten würden es so machen. Ich glaube, wenn man deutsche Songs und das ist genau dieses Do They Know It's Christmas-Ding. Warum darf ich nicht sagen, dass es scheiße ist, was sie da gedichtet haben? Das warum darf ich das nicht sagen? Sagen doch alle, sagen doch alle. Ja, aber das ist, genau, das ist ja dieses Mainstream wieder. Ne? Man muss es scheiße finden. Wenn man scheiße findet, ist man wieder Mainstream, man ist so wie alle anderen. Ich darf ja den Text scheiße finden. Ich kann, wie gesagt, ich habe noch nichts gehört. Ich habe selber noch nicht das Lied gehört. Mit dem Glühweinstand. Ich habe nur heute im Radio gehört, dass es wohl so eine Strophe gibt, irgendwas mit wir stehen Glühwein, egal ob es regnet oder schneit, keine Ahnung. Aber das ist jetzt eigentlich für Ebola-Kranke, oder habe ich es richtig verstanden? Oder wofür soll das überhaupt gut sein? Ja, der Grundgedanke war ja von Sir Bob Geldof, dass der hat das ja damals vor 30 Jahren, ja, wann es auch immer war, ja, Band Aid gemacht, war ja da eine große Hungersnot oder Afrika, ja. Afrika war und jetzt, ja, hat er halt gesagt, ja, komm, jetzt, ja, machen, jetzt haben wir ja da die Ebola-Krise. Ja, ja, ja. Machen wir das nochmal. Ziehen wir es doch nochmal auf. Ist das gleiche Projekt? Oder? So wie verstanden, ja, haben wir ja, ne? Der hat es halt nur mit jetzt aktuellen Künstlern aufgenommen. Damals war ja irgendwie hier so Cyndi Lauper dabei, Michael Jackson und. Alle tot. War das, oder war, ist das jetzt hier dieses. USA for Africa. Ich glaube, du verwechselst mit USA, ja, for Africa. Also hier bei Bob Geldof, da war ja hier so Sting und so dabei. Ne? Die Briten. Ja, die Englischen. Phil Collins war dabei, genau. Hier Bono Vox von U2, der ist ja jetzt auch wieder mit dabei. Aber der ist ja eh ganz groß mit Afrika-Hilfe dabei, auch mit seinem Red-Projekt immer da. Von daher. Und dann hast du halt die ganzen aktuellen englischen Superstars dabei, wie Paloma Faith, Olly Murs, wie heißen sie alle? One Direction. One Direction, genau. One Dimension. Und ja gut, fair wäre es vielleicht nicht ganz, wenn man einfach generell die verwendete Stilrichtung kritisiert. Na, könnte man auch schon wieder. Also die Donuts können ja nur grölen. Was willst du von den Donuts erwarten, dass sie gerade schön anfangen zu singen? Das geht. Singen sie mit bei der deutschen Version? Ja. Und wie gesagt, ich habe nichts davon gehört. Kann es dir nicht sagen. Ich muss es mir irgendwie mal anhören, die Tage. Ja. Es sind halt die üblichen Verdächtigen auch mit dabei. Udo Jürgens, Udo Lindenberg. Ja, und wahrscheinlich. Peter Maffay. Ja. Deutschland hat auch nicht so viel. Ich war 17 und sie 31. Und es war Sommer. Ich war 60 und sie 91. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. Wenn wir jetzt keine Hörer dazu gewinnen, dann weiß ich es auch nicht. Siebenmal wirst du der Schatten sein. Ich dachte, die Asche. Ja, was auch immer. Was auch immer. Asche, aber Schatten ist bald dunkel. Einmal auch der helle Schein. Damals hat sich um Texte auch noch keiner Sorgen gemacht. War ja auch Karat. Das, und Karat waren mal in den Mühlen. Ja. Die kennen die große Not. C City war auch mal in Möhren. Kennst du gar nicht mehr, ne? City. City. Ja. Ich kenne die Bay City Rollers. Bye, bye, baby, baby blue. Bye, baby, bye, bye, baby. Müsste ich jetzt hören. Ehrlich, guckt ihr nicht einmal im Jahr Love Actually oder tatsächlich Wen? Liebe wie ob es auf Nee, noch nie gesehen. Was? New Grand Filme. Habe ich sogar in DVD. Was ist ein großartiger Film. Einmal im Jahr wäre auch ich romantisch und. Ach, das sind doch so Episodenfilme. Die ja, ist großartig. Aber kennst du das scheint doch. Ich weiß nur, dass es Episodenfilme. Ja, ich habe mit Heike Makatsch. Heike Makatsch und Liebesfilme. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich habe gestern Lilyhammer gesehen, eine Folge. Lilyhammer? Mhm. Schon gesehen? Nee, noch nicht. Nur von gelesen. Ein amerikanischer Internet-Fernsehsender, keine Ahnung was, Netflix war sogar, ja. Macht eine Serie mit einem norwegischen Fernsehsender darüber, dass ein amerikanischer Kronzeuge nach Lilyhammer in Norwegen auswandert und versucht, dort zurechtzukommen. Und das Witzige ist, dass sie natürlich tatsächlich ziemlich authentisch in Norwegen filmen. Ja. Und die also es wird nicht irgendwie so eine europäische Geschichte nach Amerika verfrachtet und einamerikanisiert, sodass sie nur noch irgendwas Amerikanisches hat, sondern sie sind wirklich in Norwegen und machen da so ein, ja, es hat schon ein bisschen so Chaos-Makey-artige Sachen und sowas. Und aber sehr, sehr, sehr witzig. Und die erste Folge hat mir doch sehr gefallen, die mhm. auch sehr stimmig gewesen ist. Müssen wir doch da mal reinschauen. Läuft, glaube ich, auf Dreisat oder halt auf Netflix. Kino XTO oder weiß der Geier was. Gibt's nicht. Guck schon nach. Kennen wir nicht. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Nee. Sagt mir gar nichts. Einfach mal nach googeln. Nee. Kann man nicht Lilyhammer Stream, kann man googeln. Kann man nicht, geht nicht. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. What are you talking about? What are you talking about? Shit. So, ist jetzt mal hier langsam. Was denn? Warum steht eigentlich auf Sprite drauf, dass da kein Koffein drin ist? Weil es ja nicht gelogen ist. Es ist nicht Der Tatjana vegetiert einfach nur noch. Spermaschwung an der Wand, du machst es dir nur mit der Hand. Keine Frau und kein Matt. Liegst allein in deinem Bett. Nacht für Nacht so einsam, keine Glücksgefühle. Müssen wir daran arbeiten. Ich schlafe da mal eine Nacht drüber und dann schreibe ich dir da was. Ich glaube, das Ding ist bei Christian Steifen, er hat immer einen zusätzlichen Dreh darin. Ja, du hast also diese normale Geschichte, du weißt, wie. Du weißt schon, dass er seine Texte nicht selber schreibt. Sondern wer? Spermaspur an der Wand. Was? Wer schreibt welche Texte nicht selber? Ich möchte gerne dieser Stelle nicht mehr weiterreden. Was? Ich finde, er hat also eine gewisse Spur und sowas und die kriegt nochmal. Ja, und die kriegt nochmal einen extra Dreh. Und das ist, glaube ich, das Raffinierte und sowas. Er hat ein paar neue Sachen, die ein bisschen einfacher gehalten sind, deswegen sind sie. Wobei nicht ich unbedingt finde, eigentlich, dass wir nie was miteinander hatten, ist wieder. Ja, aber es ist noch aus der alten Zeit. Das ist noch. Das wird schwierig, das Niveau zu halten oder noch so weiterzuentwickeln. Das ist sehr gut. Ja, natürlich, aber das ist aus der alten Zeit. Relativ neu ist ja Ferien vom Rock'n'Roll. Bin ich gar kein Fan von. Wo keine Ironie drin ist, sondern einfach nur Ferien vom Rock'n'Roll. Und was hat er noch? Ich weiß besser als du. Ich weiß es besser als du. Und das ist dann auch schon so alles an Ironie. Das ist schön schnell, aber kann man so tanzen, aber man wartet auf den richtigen nächsten Hit. Ich fand gestern auch sehr schön bei dem Konzert von Vjerka Serdjučka. Der hat erzählt, okay, der bekam. Wie heißt das doch nochmal? Vjerka Serdjučka. Vjerka Serdjučka! Ja. Ja, Kasia Gutschka. Ich fand sehr schön, der, also sie, und der wurde angekündigt, Endband, und du hast drüber geschrieben, ja, ne? Ja, ja, ja. Und da hat er erzählt, dass eine Singer-Songwriterin, eine russische Singer-Songwriterin auf ihn zugekommen ist und dann ein Liefling geschrieben hat, ja, super, sing ich mal, super, bestimmt ist total toll. Und jetzt so singen, boah, es war so langweilig, ich habe die ganze Zeit auf den Refrain gewartet, das ging ja gar nicht, das war so langweilig. Und es ist wirklich bei manchen Liedern, ist das tatsächlich so, man hört das, denkt so, boah, komm, ich der Refrain, das geht ja gar nicht, das ist ja unfassbar. Und das habe ich, als ich das erste Mal dieses... Ist es unfucking fassbar langweilig. Unfucking fassbar langweilig. Und das habe ich wirklich, das erste Mal, als ich das in Osnabrück, das Lied Ferien vom Rock'n'Roll gehört habe, dachte ich mir, wann kommt eigentlich der Refrain, das ist so unfassbar langweilig. Oh mein Gott. Das Schwierige ist, dass er ein Album hingelegt hat, was wirklich sehr ausgereifte Songs aus den letzten 4-5 Jahren gewesen sind, die sich wirklich bewährt haben, mit denen du auch ein Publikum gewinnen willst. Und danach machst du die ersten Songs, die jetzt auch mal irgendwie was sein sollen. Das ist eigentlich vorprogrammiert, dass da jetzt auch mal schwächere Sachen dabei sind. Wobei er sich bei uns auch beschwert hat, dass er eigentlich immer so Zeit bräuchte, wo er mal richtig einen hinter die Binde kippt, um dort will ich. Also ich glaube, ein... So wie wir jetzt gerade mit unserem großartigen Lied. Nein, du triffst es gerade nur ab. Also, ja, du überwindest ein paar einfach gedankliche Schranken, die du einfach immer gewohnheitsmäßig irgendwie hast und denkst da weiter. Mhm. Ich glaube, das ist das, wozu du dich Alkohol befähigen kannst. Ich glaube nicht nur Alkohol. Alkohol ist ein Sanitäter in der Not. Alkohol ist ein... Er hat auch seit den 80ern nichts Vernünftiges mehr gemacht. Und damit hat Mensch... Was? Das war sein erstes Number-One-Album. Der hat doch vorgestern sein neues Album vorgestellt. Richtig. In Berlin. Und Mensch war sein erstes Number-One-Album. Also nein, echt? Ja. Bochum nicht. Bochum. Oder nee, Mensch war die erste Number One Single und sonst hatte er immer nur Alben auf Nummer 1 oder irgendwie sowas war doch da. Auf jeden Fall war Mensch total erfolgreich und irgendwie sag mal nichts gegen ihn. Das kann wohl sein, ja. War einfach schwieriger. Und dann hat er für eine WM hat er doch auch den Titelsong geschrieben. Welchen? Zeit, dass sich was dreht. Ach Gott, was dreht. Oh nee, das war so. Es hat nichts passiert. Es ist nichts passiert. Nee, wann sind wir Weltmeister geworden, als Revolverhead irgendwie dieses Jahr, als Helene mit ihrem großartigen Hit rausgekommen ist. Und der Andreas Burani war es, ne? Der hat. Andreas Burani? Andreas Burani. Hör ich zum ersten Mal. Wer ist denn Andreas Burani? Andreas Burani ist doch hier mit dem, ne? Ein Hoch auf uns. Ein Hoch auf uns. Ganz übel das Song. Auf jetzt und ewig. Hör auf damit. Da weiß ich, warum singen die Leute auf Deutsch und dann tun sie der deutschen Sprache sowas an. Ist auch noch ganz schlimm. Und dann ist es aber doch, Andreas Burani kennen wir doch auch schon ein bisschen länger, der hat doch auch gesungen. Rhabarber? Nein. Wir haben auch Rhabarber da, ja. Möchtest du einen Rhabarber? Nee. Ich möchte keinen Rhabarber, ich möchte jetzt wissen, wie das eine Lied von Andreas Burani hieß. Und zwar heißt das. Welche bisher mit Kevin Kurani? Ich nehme jetzt einen Rhabarber. Du trinkst. Ich tausche die. Bierflaschen aus. Möchte noch jemand was aus der Küche? Nein, danke. Ich finde Podcasts besonders schön, wenn Leute einfach mal rausgehen. Ja. Wir machen jetzt eine Pause. Nein! Doch, wir machen jetzt Pause. Warum doch, denn? Weil wir jetzt auf den Song kommen wollen. Wie der heißt. Nein, brauchst du Pause machen. Nee, okay, mach mal hier weiter. Und jetzt hier? Ja. Nur die Weiblichkeit. Weiblichkeit. Ich kann das Lied auch anspielen. Ich kann das Lied auch einfach anspielen. Ich hab's auch hier drauf. Ja, eben. Du hast so Siri. Warte mal hier. Schätzelein. Ja, dieses Lied. Und das ist alles. Jetzt müssen wir in GEMA-Gebühren zahlen. Echt? Mach mal schnell wieder aus. Ein großer GEMA. Ich kann in 3 Sekunden an die Wand spermen. Ja, aber auf jeden Fall ist es das. Auf jeden Fall ist es das. Und, wie heißt das? Ich kann in 3 Sekunden. Nee, alles nur in meinem Kopf oder irgendwie so. Nur in meinem Kopf. Ach Gott, ich kenne das alles ja gar nicht. Nee. Irgendwie sind die Schandtaten einer deutschen Sprache, was Musik betrifft, an mir völlig vorbeigegangen. Ich bin auch ganz glücklich drüber. Die einzige Schandtat für mich in der deutschen Musik ist halt momentan Revolverheld und Helene Fischer. Das sind die größten. Ja, also nicht die einzigen, das sind die größten, das stimmt. Bei Helene kann ja nichts für. Na doch. Die werden auch nur Geld verdienen. Wollen sie das nicht alle? Natürlich. Das ist das Problem. Ja. Wir machen es völlig unkommerziell. Wir machen es ja, völlig genau, unkommerziell. Ja, genau. Ich möchte die Tantiemen trotzdem haben. Die Spermaspuren kannst du gerne haben. Ja, ich möchte nicht in Spermaspuren bezahlt werden. Ich hätte schon gerne Euros. Euronen. Euronen? Nee, Spermaspuren. Erstmal gibt es mal nur Spermaspuren. Tut mir leid. Wie geht denn nochmal die Melodie? Geht. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Also dafür braucht man Text. Und dann für. Ne, ne, ne. Und dann für. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Tut mir leid, dass ich wieder mitgesungen habe. Es tut mir so leid. Ich kann's nicht lassen. Ich kann's nicht lassen. Hast du das Video eigentlich hier noch drauf? Oder? Ja, bestimmt. Ich hab das Video nicht drauf. Ich weiß gar nicht. Schauen wir doch mal. Videos. Ja, das ist sogar das letzte hier. Gut, dass ich nicht mitsinge. Das ist ja schön. Und kann nur Uschi hören. Nein, Gabi hören. Der ist schlimmer als ich. Ich hätte jetzt jemanden wirklich schlimmer singen können als ich. Ihr merkt nichts. Ja. Was macht du? Du tanzt, hast gerade getanzt. Nein, wie furchtbar. Tut mir so leid. Warum tut dir das? Das ist doch wunderbar. Ich bin der Einzige, der jetzt Rhabarber trinkt. Nein. Ja. Du möchtest Rhabarber? Ja. Zum Wein? Ja. Direkt da rein? Nein. Nein. Ich mache aus Fremdkost. Niemals durcheinander trinken. Haben wir keine kurzen Gläser mehr? Haben wir nicht mehr. Wo sind eigentlich diese anderen von Ikea? Da oben sind welche. Da oben stehen welche. Da oben bei Tasse. Da. Tatsächlich. Wo ist der Rest? Weiß man nicht. In früher Wohnung verstreut. Wir hatten nur vier insgesamt, oder? Bei denen hatten wir vier. Was ist eigentlich mit diesen Ikea-Dingern? Die sind auch verschollen. Die habe ich nie seit der Party nicht mehr gesehen. Ich habe nichts damit zu tun. Ich bin unschuldig. Haben wir die heute schon ausgepackt? Ja, die haben Bücher haben wir die ausgepackt. Ja, weil wir die hatten die Plastikdinger auch. Ich glaube, wir haben alles ausgepackt. Wir haben einmal einen Rundumschlag gemacht. So, wir machen zwischendurch einen Saufcast. Saufgetränke. Saufgetränke. Soll ich wieder ein Lied einspielen? Nein, das musst du erst üben. Ich hasse euch. Und das haben wir schon mal gehabt in einem unserer in einer Folge unseres beliebten. Wir haben mehrere Podcasts und einer ist Saufgetränke. Du bist dabei! Und dieses Getränk hatten wir schon mal von der Firma Löwering in Münster. Gibt es einen Rhabarberlikör. Das Besondere ist, der ist nicht so süß, wenn man die Flasche frisch aufmacht. Und wir kriegen die auch irgendwie nur in Düsseldorf. Also ich habe sie nicht in Münster gesehen und ich habe sie auch nicht in den Büren gesehen. Da gibt es nur andere und die sind viel süßer. Du willst aber trotzdem keinen haben. Und wir haben, in Düsseldorf gibt es auch einen grünen. Da heißt aber, wie heißt der denn nochmal in Köln? Dieser ekelhafte grüne Zeug. Auch in Köln gibt es auch sowas, sowas Schleimiges. Weiß ich nicht. Also der grüne von Löwering heißt Green Boy. Und ich weiß nicht, ob das so ein Waldmeister-Ding ist, aber wenn du den öffnest und du lässt ihn irgendwie so zwei Wochen stehen, dann schmeckt der richtig nach Alkohol. Der schmeckt aber komisch bitter und du kannst ihn eigentlich nicht mehr trinken. Jetzt wo hast du den denn in Düsseldorf geholt? Ich hab's noch nicht gesehen. Den gibt's bei Trinkgut. Ah. Prost. Ich trinke sonst immer nur Rhabarber. Eine Freundin von mir, die macht das... Selber? Ja. Oh je. Ja. Oh je. Aber das ist ja der cool. Geht. Also der grüne schmeckt irgendwie komisch nach Alkohol irgendwann. Der bleibt so. So schmeckt er auch, wenn du ihn frisch aufmachst. Und der ist ja jetzt auch schon, wie lange ist die Party her? Drei Wochen. Eine Woche. Drei, vier Wochen, dreieinhalb Wochen. Da hat sie die Tür aufgemacht. Wahrscheinlich wird es geräuschvoll auf dem Klo, man weiß es nicht. Ja, die Tür nicht aufgemacht, sie hat die Tür zugemacht. Ja. Ja. Das wissen meine geneigten Podcast-Zuhörer, lass ich auf und zu schon mal fair. Links und rechts, wenn man hier gerade reinhören, wie sich das alles so anhört. Ja. Ja, die Frage ist, wenn man die Kopfhörer auf hat, ob man dann irgendwie so bedachtvoller spricht. Nee, finde ich nicht. Auf einmal hört man sich irgendwie so direkter. Nee, also ich plapper immer noch so fröhlich vor mich hin. Hörst du nämlich mich genauer von der Stimme her als dich? Nee, ich höre uns beide gleich. Obwohl, du hast ja das Recht, dass das ein bisschen so und dann. Eigentlich ist dieses Mikro, das ist jetzt dieses Mikro was von Samsung, das Q7, ja, was mir angepriesen worden ist als total super für irgendwelche Karaoke-Dinger. Das Ding ist eigentlich ein bisschen dumpfer. Richtig, ich glaube, man hört mich auch gar nicht über das, sondern also ich höre mich selber gar nicht über das, sondern über das. Auch natürlich, wenn noch näher. Auch wenn ich, jetzt höre ich mich. Ja, hörst du mich jetzt auch? Aber ein bisschen dumpfer, oder? Es geht aber noch. Ja, es geht noch. Aber ich finde, das hat jetzt ein bisschen was so von Cannes-Fest spielen, Pressekonferenz. Ja. So wie ich gerade hier vor dem Mikro sitze. Dreisat, 11 Uhr morgens. Guten Morgen. Ja. Ja, ich sitze jetzt hier auch so ein bisschen vorgebeugt und habe so die Arme auf dem Tisch. Das ist dann schon so ein bisschen. Ja, es wird also ein bisschen unterstützt irgendwie, ja, weil irgendwie so diese Seite ist jetzt auch ein bisschen betonter. Also warum? Was wie jetzt gerade funktioniert, das weiß ich nicht. Also eigentlich ist das so eingestellt, dass dieses Mikro jetzt irgendwas aufnimmt, aber von dieser Seite ist irgendwas weniger, also von der Seite des Aufnahmegeräts, die auf dich zeigt, ja, ist ein bisschen weniger als das, was jetzt auch von meiner Seite her auf das Aufnahmegerät kommt. Und deswegen hast du jetzt sozusagen das Aufnahmegerät plus das normale Mikrofon. Und das zusammen ergibt, glaube ich, eine ganz akzeptable Stimme, wobei das Mikrofon irgendwie ein bisschen dumpfer ist. Du möchtest also sagen, dass ohne dieses Mikro meine Stimme überhaupt nicht akzeptabel ist, sondern einfach, man kann die überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob das fair. Also entweder interessiert das Hörer nicht die Bohne. Ja, das glaube ich. Ob jemand dumpfer klingt und der andere klingt heller oder es ist ja bei diesen Präsidenten-Interviews, ja, war es ja so, ne? So Nixon gegen keine Ahnung was und sowas, war ja einer braun gebrannt. Ja. Kennedy und sowas und Nixon nicht und keine Ahnung was und war dann ist als wesentlich. Ja, Nixon sah kranker aus und deswegen. Das mag ja jetzt gerade bei unserem Podcast-Duell ähnlich sein, dass du jetzt bei unserer versammelten Hörerschaft bei Jürgen von der Lippe und Mike Krüger wesentlich schlechter überkommst und sowas, weil das ihr. Das Podcast-Duell hat er es gerade genannt. Ich weiß nicht, ob das. Dieses Mikrofon ist dumpfer als dieses in der Aufnahme. Und jetzt weiß ich nicht, ob jetzt sozusagen der Unterschied genauso krass ist wie damals bei Nixon und Kennedy. Du möchtest also sagen, dass ich die Wahl zum amerikanischen Präsidenten diesmal nicht gewinnen werde, sondern du, weil ich dumpfer klinge. Das also möchtest du wenn, sagen. Wenn Jürgen und Mike es entscheiden könnten, garantiert, ja, aber so. Entschuldigung mal bitte, ich habe für Jürgen von der Lippe mal ein Gedicht geschrieben, ja? Also, dass du nicht mehr auswendig kennst. Die ersten drei Zeilen, das ist jetzt, über 20 Jahre her. Ich habe noch nie für einen Fernsehmenschen ein Gedicht geschrieben. Fällt mir gerade auf. Ich schon. Ja, wir wollten das damals... Für Sir Guter Dutschka, oder was? Sir Dutschka. Sir Dutschka and the Band. Wir wollten das damals... Warum heißt The Band nicht auf Russisch? Was heißt The Band auf Russisch? The Band. Auf Russisch. International. Quatsch. Band. Band. Internationalität. Band. Band. Orchester heißt auch Orchester. Gruppa. Gruppa. Andrzej Gruppa war ein großer polnischer Tischtennisspieler damals. Gruppa. Bei euch ist es eine Band. Gruppa. Der eine komische Mensch, der so schief gesungen hat. Wer hat denn schief gesungen? Keiner schief gesungen. Gruppa. Ernsthaft? Das heißt ja Duschka. Willst du in auf der Krim auftreten? Willst du heißen Tatjana i Gruppa? Tatjana Olegovna. Tatjana Olegovna. Das stimmt doch gar nicht. Was heißt und auf Russisch? Entschuldigung. Heißt es doch? Ich dachte, das ist Spanisch. Ich höre jetzt immer Spanisch und Russisch. Ja, ist auch. Dauernd. Ja, du weißt auch nie, bin ich gerade in Moskau, bin ich gerade in Barcelona. Überall der gleiche Aldi. Ich habe gestern auch Videoaufnahmen gemacht. Serdutschka. Sie können uns buchen. Ja. Mike und Jürgen, Sie können uns buchen. Apropos, Jürgen von der Lippe hatte damals auch bei Geld oder Liebe. Pass auf, ich habe jetzt ein Video aufgenommen. Darf ich bitte noch kurz vergessen? Oh. Ich rufe. Da hat jemand das Schlüssel gespielt. Das hört sich ganz schrecklich über die Kopfhörer an, ne? Das hört sich auch live sehr schrecklich an, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, voll großartig. Das war großartig. Guck mal hier, mit, das war ja gerade aber hier. Meine Klingel kann Handys ausschalten. Ja. Es war großartig. Man hat es vielleicht eben gehört, das war auch das Teilnahmelied am ESC. 2007. Als dieser komische Mensch mit Propellerhut. Es war ein Stern. Und dicke Titten. Der hatte gestern auch diesen Stern umgehabt. Wer hat denn 2007 gewonnen? Bei deinen Namen. War das nicht diese Olsen Brothers? Nein. Die Norweger waren es. Die waren 2001. War es die Frau aus Israel? Das war 2000. Das war 95 oder 96. Dann International war irgendwie 96, 97 oder so. Viva la Diva! Viva Victoria! Afrodita! An die kann ich mich auch noch erinnern, ja. Ich verstehe nicht, warum sich alle über Chiquita-Wurst aufgeregt. Wenn vorher Conchita-Wurst. Wenn vorher Dana International gewonnen hat. Das kann ich dir ganz genau sagen, weil Dana International. Sie hat keinen Bart getragen. Richtig. Ist das Einzige? Ja. Ist der Österreicher, weil war egal? Ja? Ja, Österreicher mit dem Bart? Wieso? Wieso? Willzug. Das sind immer die Österreicher mit Bart. Da war wieder das Bier. Da war wieder das Bier? Ja. Hast du es gehört? Ja, natürlich. Hast du es genossen? Also, ja. War es für dich so schön wie für mich? Serduchka. Wirka Serduchka ist groß. Noch ein Rhabarber? Nein, danke, nicht für mich. Aber Disco. Bin so heiß. Ja. Lied kam leider 2 Wochen zu spät für meinen großartigen Auftritt in Zürich. Zürich. Ja, gut, aber wenn sie das erste Lied schon abdrehen, dann wirst du kaum das zweite auch noch singen dürfen. Korrekt. Ich durfte das zweite. Die hat mich sogar nach vorne gerufen und gefragt, was ich von Lied singen möchte. Die war so voller Schuldgefühle, dass ich noch ein zweites Lied wollte, dass ich noch ein zweites Lied singe. Ja, ich habe ja jetzt alle Lieder von seiner Karaoke-CD runtergeladen. Gekauft. Ja. Ja, das Ding kannst du nicht unentgeltlich runterladen. Ja, wir haben noch nie Karaoke gesungen. Wir beide nicht? Nee. Aber wir haben schon beide zusammen gesungen. Nee, wir haben nie zusammen gesungen. Weil du den Text nicht konntest. Was denn? Ist es das, wo du sagst, wo machst du den Mund auf, wenn du den Text eh nicht kennst? Wandern zwischen den Welten. Mach die Tür zu, wenn du gehst. Schauen. Ach so, deswegen köpfe ich zu. Ja, war ich ein bisschen vorsichtig. Ich wollte hier nicht alles runterreißen. Ja, wir. Guck mal, siehst du, da bin ich schon wieder gegen irgendwas gelaufen. Ja, mach doch Licht an. Essen die Pause weg. Wir haben 2 Stunden gerade wieder geredet. Ja. Es geht langsam die Sonne auf. Chips essen. Und hallo? Ich habe Tatjana. Ach, jetzt hättest du wieder. Ja, jetzt. Ich habe Gott sei Dank nicht aufgenommen, weil Tatjana mit der Tüte geraschelt hat. Man hätte auch nichts verstanden. Bitte was? Auf der Facebook-Seite hat Christian Steifen sich gerade aufgeregt über einen leicht rechtsradikalen Menschen, der eine Bedienung blöd angemobbt hat auf seinem Konzert. Und dann hast du natürlich Leute, die sagen, oh, ist total super, dass du das mal ansprichst und so. Und er hat irgendwie so gemeint, also wenn du das liest, kannst du deine Eintrittskarte zurückgeben, kannst deine CDs zurückgeben oder was, kriegst dein Geld wieder und sowas und lass dich nie wieder blicken, dann ist alles okay. Und dann melden sich natürlich die sagen von wegen, ja, ist total super und so wird. Und irgendwann meldet sich halt auch einer und sagt halt, tolle Scheiße, ist das jetzt PR hier und sowas, das bringt doch eh nichts und wie ist denn das gemeint und sowas. Das klingt genauso wie irgendwie Jennifer Rostock, die irgendwie ein T-Shirt rausgebracht haben mit aller Rechten sind scheiße und das bräuchte man auch nicht. Und das Ding ist bei Christian Steifen, der ist trotz, oder obwohl er, auch so ein Thema, Leute, die trotzdem als obwohl verwenden, die sind auch, geht gar nicht. Ja. Also obwohl er natürlich eine Rolle spielt, ist er doch, und Jetzt versuchst du krampfhaft bloß nicht das Wort trotzdem noch mit reinzubringen, ne? Trotzdem. Und obwohl er sprachlich sehr ausgesucht sich ausdrückt. Selektiert. Selektiert. Ja. Offeriert. Selektiv, sehr, sehr, sehr interessante Sachen offeriert. Aber würde ich ihn jetzt nicht als Intellektuellen, als zurückhaltend Intellektuellen sehen. Das heißt, wenn der jetzt sagt, das war total scheiße auf Facebook, ist das einfach ehrlich gemeint und nicht irgendwie. Schöne plump. Grüße, Dankeschön. Ist nicht plump gemeint, sondern ist einfach stinkmal. Also den stört das da wirklich. Und da habe ich halt gesagt, also wenn jemand da hinkommt auf ein Konzert, was man selber veranstaltet und jemanden, der mit ausländischen Wurzeln, wie auch immer, ich habe das so genannt, psychosubversiv anmacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dafür ein besseres Wort gibt. Ich habe das psychosubversiv. Also A, es geht auf die seelische Schiene und es ist dazu gedacht, dich also anzugreifen. Ich weiß nicht, ob es dafür ein besseres Wort gibt. Also ich habe jetzt diese Zusammenstellung selber gewählt. Also es ist seelisch und es soll dich angreifen. Ja, ich soll also pong da rein und viel Spaß in der weiteren Verarbeitung mit dem, was ich dir gerade da sage, von wegen, du bist zwar schwarz, aber gib mir trotzdem Bier. Oder irgendwie so, ja? Das, was du als normalerweise Deutscher gar nicht mitkriegst. Ja. Und das habe ich halt herausgestellt, sodass, naja, wenn sowas passiert, dann ist es A, es ist hier wirklich nicht als PR-Masche oder als Erhaschen von Gesinnungsapplaus gemeint, sondern er meint es dann wirklich so, dass es auf den Keks geht und ja, da kannst du immer sagen, von wegen, muss das hier rein? Aber ich dachte, naja, wenn man sich mal aufregt, über sowas darf man sich schon mal aufregen. Ja. Ich habe den Bogen vergessen, warum ich darauf... Jetzt frage ich mich auch gerade. Hatte keinen Grund. Nein, ich glaube, es war dieses Wort psychosubversiv, aber ich weiß nicht, welches... Wolltest du unbedingt mal in einem Podcast sagen? Ja. Ja, aber wir hatten vorher ein Thema, worüber da reingekommen sind. Wir hatten vorher aber ein Thema, worüber wir da reingekommen sind. Ich weiß es gar nicht mehr. Wir müssten jetzt das Podcast nochmal anhören. Ja, nee, da sitzen wir ja erstmal in 3 Wochen noch hier. Ja, ja. Ja. Ja. Sag ich. Ja. Ich durfte auch nicht mit meiner Tüte waschen. Jetzt darfst du wieder. Wir haben ja. Hier einen Knusper. Flüster, flüster. Krops. Was kommt der Rabau? Kauft sie noch? Kauft er mit du? Ich mach mal ein bisschen Special Effects. Hör auf damit. Krops. Der gute Rabau. Hör auf damit. Die böse Freundin. Ich glaube, Bier und Rhabarber sind nicht so schlimm. Also dieses Bier. Aber dieser Rhabarber. Ich bin der Inbegriff der bösen Freundin. Weißt du? Weißt du Bescheid, ne? Weißt du Bescheid? Ja. Hast du gehört? Haben alle gehört. Mike und Jürgen haben gerade gehört, dass ich die böse Freundin bin. Ja. Ja. Das sind die einzigen beiden, die noch zuhören, oder was? Und Markus. Welcher Markus? Weiß ich. Ja, Markus halt, keine Ahnung. Also Markus. Haben wir eigentlich mehr Zuhörer als Jürgen und Mike? Flusskiesel meinst du, Markus Becker? Ja. Haben wir eigentlich noch mehr Zuhörer? Das ist auch schlimm, wenn du Markus Becker heißt und sowas und dein Pendant namenstechnisch ist so ein Scheiß. Was hat er gesungen? Wer hat gesungen? Dieser Markus Becker, der Schlagersänger ist. Keine Ahnung. Nee, Markus Alexander. Nein. Jürgen Markus. Nein. Ich kenne keinen Markus Becker. Ich kenne auch Jürgen Becker, aber der ist kein Schlagersänger. Ich kenne einfach keinen Markus Becker. Ich kenne auch Boris Becker. Ich kenne wirklich keinen Markus Becker. Ja, du bringst mich aus dem Takt. Schwing. Galinka. Aber ich möchte gerne wirklich wissen... Sing und schwing das Bein. Lass die Sorgen sein. Sing das Lied hinein. Hol der Fragel auf. Ich möchte gerne, dass an dieser Stelle bitte sich jeder meldet, der diesen Podcast Komm, bis hol das Lasso raus. War das nicht Markus Becker? Nein. Peter Becker heißt der nicht so? Ich meine, er heißt Peter Becker. Kann ich bitte jetzt aussprechen? Peter Wackel? Bitte. Ja, nein, das war noch jemand anderes. Es gibt auch einen Markus Becker. Es gibt Peter Wackel und Markus Becker. Peter Becker. Fast dein Gedanken, Becker. Aber fix. Nee, keine Ahnung. Du musst dich auch mal als Podcasterin begreifen, nicht nur so als eingeschnappte... Böse Freundin? Ach doch, jetzt... Vorsicht, so ein Züte ich hier wieder. Dein Lieblingstisch. Komm, nimm deinen Chip. Es ist dein, Tisch, aber mein Lieblingstisch, ja. Den ich damals auf dem Parkplatz von Ikea fallen habe lassen, worauf auch fix auch ein Ikea-Mitarbeiter angespurtet kam, ob er mir helfen kann. Nein, nein, nein, das ist okay, alles okay. Bitte helfen Sie uns. Du wolltest einen Gedanken fassen. Ich wollte einen Gedanken fassen. Und zwar, bitte möge sich an dieser Stelle jeder melden, der diesen Podcast bis hierhin gehört hat. Bitte meldet euch. Bitte. Der nächste wird besser. Der nächste wird definitiv. Das sagen wir immer. Und wir sagen auch immer, ganz schnell den nächsten produzieren, damit der alte schnell vergisst. Ich möchte gerne, dass dieser Podcast in Erinnerung bleibt bei Jürgen und Mike. Danke euch beiden. Danke. Seitdem die nicht mehr im Fernsehen sind, hören die eigentlich nur Podcast. Ja. Und zwar unsere. Weltgeschehen zum Blaupausen. Also was würde ich nochmal geben für... Gar nichts. Gar nichts würdest du vergeben. Gegen Willi. Gar nichts würdest du vergeben. Nichts. Nicht mal einen Job. Es gab ja letztens, um zum nächsten Thema überzuschwenken. Was ist denn da draußen los? Ey, Lies. Ist egal. Nichts. Nichts. Es ist nichts. Es ist nichts in Düsseldorf. Es ist nichts da draußen los. Okay. Aber dieses Breaking immer im Podcast, das finde ich auch immer so. Was ist denn jetzt? Es gab ja letztens Thema. Eine... Ich wollte am Anfang gleich zu Train zu kommen, jetzt sind wir jetzt erst drauf. Es gab eine Neuauflage von Geld oder Liebe. Ja, haben wir vorhin schon da haben wir doch drüber gesprochen, weil ich doch mein tolles Gedicht vorgetragen habe. Ja. Wir haben aber nicht über die Neuauflage selber gesprochen. Das stimmt. Also, er hat auch kein Mensch geguckt. Doch, ich habe es geguckt. Ich habe aber nur die Folge geguckt, die Jürgen von der Lippe ja, natürlich. Gemacht hat. Nein, die drei, die danach kamen. Natürlich, aber die nicht geguckt. Ja, die habe ich, geguckt. Die habe ich geguckt. Wann? Von Van der Horst. Oh, hast du geguckt? Ja. Und war scheiße, oder was? Da hast du so ein scheußliches Hemd angehabt. Das ging gar nicht. Ja, und dann war ja noch Simon Beek, der 1Live-Radiomoderator. Den ich alles noch gar nicht kenne. Das ist ein Radiomoderator. Mhm. Ach, das war der mit der erhöhten Stirn, oder was war das? Der war auch beim Spiel dabei. Bei Jürgen war dabei. Ja, ja. Der war ja auch so langweilig. Überhaupt, natürlich, das war... Ich habe zumindest eine Kritik danach gelesen, nach dem und... Chips sind großartig, müssen mehr kaufen. Die Chips? Ja, ja. Die sind also eine Fatz-Kritik. Ich habe eine Fatz-Kritik gelesen am nächsten, also danach und sowas und die ist natürlich auch schon wieder so bescheuert. Von wegen, das war jetzt nur irgendwie so für Leute, die sich an früher erinnern wollten und es wurde eigentlich nicht gewürdigt. Also das Problem ist natürlich, naja, du hast irgendwelche Comedians da gehabt, die natürlich nicht die Bohne scharf auf irgendwelche anderen Comedians gewesen sind. Und da kriegst du natürlich dann auch kein Knistern zustande. Also eine Caroline Kebikus steht nicht auf Bernhard Hoeker und so. Und der ist ja sowieso vergeben. Und ja, wenn das alles so rausfällt... Oder? Kebikus ist, glaube ich, nicht wahr. Ich weiß auch nicht. Aber nee, weißt du, was mir gefehlt hat bei der Neuauflage von Geld oder Liebe war? Und das wollte ich eigentlich, darauf wollte ich eben schon zu sprechen kommen, war, was ich mal ganz toll fand, war, dass der Jürgen von der Lippe... Der hat ja auch immer 1 bis 2 musikalische Gäste gehabt und das waren immer Leute, die in Deutschland auch nicht so bekannt waren. Und ich habe sogar noch 2 Maxi-Single-CDs oder wie die heißen, von Musikern, die mal bei Geld oder Liebe ihren ersten Deutschland-Auftritt hatten. Da haben sie sogar noch so Sticker drauf. Ja. Da steht bekannt als Geld oder Liebe. Illegal 2000. Nee, Illegal 2000 nicht. Die waren auch dabei und da steht das auch drauf. Ja, ich hab The Kinlays. Alles nur aus Liebe. Und den habe ich und noch wen? So wen? The Kinlays, das waren so Zwillinge, die haben so ein bisschen Musik in die Country-Schiene gemacht. Und dann hatte ich noch, wie heißt denn der andere? Das war ein englischer Musiker. Fällt mir jetzt nicht ein. Ja, das ist jetzt auch schon Ewigkeit. Also, das war, ich glaube, es gibt in den 90ern eine Zeit, die würde man als die wirklich coole Zeit für Musik betrachten. Und es gab einen Vorläufer davon. Die 80er. Ja gut, ich meine, Nevermind war auch schon 91, ne? Also ich hätte jetzt gerade gesagt, das ist jetzt aber nur so eine Theorie, ab 93 ist so... Und 91, 92 waren so Vorläufer, wobei Nevermind war, glaube ich, 91. Ich weiß nicht, wie, wann die nach Deutschland übergeschwappt ist, aber auch relativ gleichzeitig. Aber ohne deutsche Hype, sondern der englische Hype ist einfach übergekommen. Ich hätte jetzt gesagt, also ich habe damals wegen Geld oder Liebe Kim Wilde gekauft, Love Is, und ich habe diese CD durchgehört wie sonst was. Und obwohl Kim Wilde ja aber vorher eigentlich schon eine Nummer gewesen ist, eigentlich 98, also 3 Jahre vorher. 88. Ja. Und ja, das Album. Hier Kids in America und all sowas, damit war die ja schon in den 80ern. Ja, kannte ich aber überhaupt nicht. Kannte ich wirklich gar nicht. Ich habe damals für 5 Euro dann irgendwie so die alten Alben gekauft und sowas, und da war dann so 2 Lieder drauf, die ganz okay gewesen sind, wobei das 91er oder 93er irgendwas Album ich dann komplett hörbar, obwohl es ein Pop-Album gewesen ist, wo wir wieder beim Pop Begriff sind, wo ich letztens eine Sendung gesehen habe, wo Erasure, wo war das? Tatjana, du bist dabei, das haben wir zusammen gesehen. Da war ja, plötzlich Formel 1. Formel 1 haben wir gesehen. Formel 1, nein, also von wegen Wiederauflage mit Peter Ullmann auf Kabel 1. Nein, Tele 5 oder so. Irgendwo im Sender, den man eigentlich nicht guckt und sowas, aber es lief wirklich gar nichts anderes, haben wir das geguckt und sowas. Und es kam natürlich mit Thomas Anders, also so Leute, die man eigentlich nicht sehen will. Und plötzlich kommen da Erasure rein und Erasure meinten dann, Pop kann jeder, Pop macht jeder. Was haben die denn für Musik gemacht? Pop. Die haben Pop gemacht, aber natürlich melodienlastig. Wobei du ja auch dazu sagen musst, und das hört man ja auch so ein bisschen hier, der Vince von Erasure war ja Gründungsmitglied von Depeche Mode. Ja. Also es ist ja... Aber ich glaube, Erasure hat kein einziges Album, was man komplett durchhören konnte. Die hatten pro Album 2 gute Songs und das war's dann. Aber davon haben wir gelebt, oder? Ja, das Best-of ist gut. Ja. Ich mochte Always. Das macht traurig? Ich mochte Always. Ja, aber wenn du das als männlicher Hörer gehört hättest, wärst du als schwul bezeichnet worden. Bin ich auch. Ja, bist du auch. Heute noch. Ja. Ich von mir, genau. Kaffee. Und die hatten auch unterschiedliche Sachen. Ne? Danach kam ja zum Beispiel erst Don't Say Your Love Is Killing Me, was eine sehr schnelle Nummer gewesen ist. Und ich kenne eigentlich nur Bands, die mal schnelle Nummern gemacht haben und dann nur noch irgendwie langsames Zeugs gemacht haben. Erasure hatte langsamer und dann kam aber schnelles. Wobei inzwischen halt auch nichts mehr kommt. Aber Andy Bell hat ja auch AIDS. Was haben die? Andy Bell hat AIDS. Was? HIV. HIV, der hat gerade AIDS. Der hat Husten. Aber gut, aber das wird nicht stecken. Warum? Aber Schnitt. Bing. John Grant hat doch auch HIV, ist doch auch HIV-positiv. Ja, und ich glaube, Freddie Mercury geht's auch nicht mehr so gut. Ich glaube, der ist auch durch. Ja. Macht eigentlich Hans Meiser. Und er macht doch immer noch ein Neujahr. Macht er dreht weiter Notruf, es wird nicht mehr gesendet, aber er dreht der macht durch. Wieder, der hat er bleibt jahrelang mit der Birgit Schrowange. Oh nee, machen wir es wieder? Silvesterabend oder am Neujahrsabend? Silvester ist das immer. Nee, Neujahrsabend war es, glaube ich. Diese Pannenvideos. Richtig, Pannenvideos gemacht. Hat er, ja, aber er macht es nicht mehr. Kannst du dich noch? Ich kann mich nicht mehr an letztes Neujahr. Ich hab das nie. Du warst besoffen, du kannst. Ich kann mich an den ganzen Januar nicht mehr erinnern, wenn du mich so fragst. Was für ein Jahr? Wir trinken immer noch einen Rhabarber. Trinkst du noch einen Rhabarber? Soll ich dir die Chips-Schüssel nochmal aufhören? Geht gar nicht. So weit sind wir schon. Soll ich dir ein Brot holen? Ich kann dir auch die Chips noch mal ein bisschen zusammenkehren. Ach, guck mal, wie spät schon ist. Ich muss nach Hause. Ich muss schlafen. Das heißt, wie lange hast du noch? 2 Stunden. Willst du mal hören? Guck ich mich schon so mit so an. Wir sind nicht auf einer deiner Partys, wo du um 11 ins Bett gehen kannst. Das ist mein, ich will nicht gleich töten Blick. Hat man das nicht erkannt? Ja, echt, das will ich. Ja, das hört man weiß. Gut raus aus dem Podcast. Hört man das sehr nein. gut raus. Nee, ich muss aber wirklich. Seid ihr nicht? Ich bin müde. Es ist 20 vor 12. Ja, entschuldige mal bitte. Ich bin sonst immer schon um 10 aller spätestens im Bett. Die Wiederholung von Criminal Minds ist noch nicht durch. Wir zeigen ja mal zwei Folgen und dann wiederholen sie den ganzen Scheiß den ganzen restlichen Abend. Ja, für das ganze Wochenende. Ich schlafe aber gern. Ich habe jahrelang an Insomnia gelitten, ja? Oder unter Insomnia oder Schlaflosigkeit. Ist nicht das, wo der Film von vorne anfing? Ja. Nein, das ist hier. Nein, das ist... Inception? Nein, Quatsch. Nein. Memento. Memento. Großartiger Film. Großartiger Film. Ja, weiter was. Habe ich damals auch mal mit meinem damaligen Freund zusammen geguckt. Mofa ist wieder da. Sie läuft gerade ihr Mofa, aber es will einfach nicht. Ich war auf einen Rhabarber. Warum hätte ich jetzt erwartungsvoll angeguckt? Ja, du. Ich hast du was gemacht? Rhabarber. Du warst aktiv, ja. Rhabarber, Rhabarber. Hör auf, hör auf. Das ist nur Rhabarber. Hör auf. Möchtest du eine Beziehung haben? Nee. Da hast du jemanden, der neben dir sitzt und immer sagt, hör auf, nee. Du hast schon immer, genug. Komm immer, weißt du, ich bin auch die Horrorfreundin. Oh, Jürgen, Mike, glaubt das nicht, ich bin super. Ich bin großartig. Richtig. So ein Rhabarber hat noch keinen geschadet. Gier. Gier oder dir? Gier. Gier ist ein alter russischer Name. Wie ein Ex-Freund, wo du den Nachnamen nicht mehr weißt. Keule. Keule. Gier Keule. Gänsekeule. Wenn du uns hörst, du armer russischer Podcast-Hörer. Gierkeule. Jetzt trinke ich, kommentiere, Gierkeule. Was passiert am Tisch. Ist das so ein Lied? Dear Darling? Oder wie heißt das? Dear Darling. Oh my Darling. Oh my Darling. Oh my Darling Clementine. Nee, ich weiß, welches Lied du meinst. Genau. Genau, und dann gibt es da. Please, da kann man doch bestimmt draus machen. Hier, Gierkeule draus machen, oder? Gierkeule! Achtung! Tatjana hat die mehr in die Welt gesetzt. Ich würde, wenn ich hackenstramm bist, dauernd meine Lippen lecken. Ja, hast du gerade gemacht. Ja, weil sie mich angefangen hat. Vor allem hast du gerade gesagt, wenn ich hackenstramm bist. Das können wir ja nach. Ja. Wenn du das gesagt hast, das würde ich immer erstmal stark bezweifeln. Ja. Na, wie hackenstramm ist er? Du siehst ein bisschen aus wie Forrest Whitaker. Was? Mit diesem Lied darunter. Das schiefe Gesicht, wo ein Lied nicht mehr so. Das schiefe Gesicht von Pisa. So, Klaus Kleber. Klaus Kleber sagt ja nur. Gundula Gaudo. Hatten wir das nicht? Hast du nicht gesagt, dass wir eine Krankheit? Ja, es ist eine Krankheit. Du hast gesagt, eine Krankheit? Wer Klaus Kleber ist eine Krankheit? Sie hat mich überhaupt erst drauf gebracht. Wo ich mein leeres Glas gerade sehe. Ist dein schiefes Gesicht? Ja, der hat sich gerade die Lippen geleckt. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Echt, hör auf. Kassen, hör auf. Jetzt ist gut. Ist echt gut. Nein. Nein, du hast schon getrunken. Nein, dein Katzen ist wirklich gut. Es ist gut. Carsten ist gut. Wirklich, ist gut. Alles gut, Tatjana. Ja, es ist... Tatjana hat mich überhaupt erst drauf gebracht beim Heute-Show gucken. Ja. Danke. Dass Klaus Kleber, wenn er in die Kamera guckt, ein schieres Gesicht hat. Ist das dir nie vorher aufgefallen? Nein. Das ist mir immer aufgefallen. Das wird total nervig. Ich muss immer so den Kopf halten beim Tagesschock. Eigentlich kennt man ja Klaus Kleber als irgendwo gut aussehende Menschen. Tatjana meint auf einmal, der sieht total schief aus. Und du guckst und... Ich Das Gesicht ist dann muss ich da jetzt auch mal drauf achten. Ja, aber dann siehst du immer, dass dein Gesicht... Du musst auch mal, deine Haare sind ganz gerade, dein Haarsatz ist total gerade, aber sein Gesicht ist schief. Komplett. Ich werde mal drauf achten. Und du hast auch, ich hatte, glaube ich, einfach nur das Gefühl, dass er einfach ein bisschen... Das ist jetzt aber jetzt schade. Vinci. Also wegen der Betroffenheit beim Thema so. Ein bisschen... Komisch guckt, aber nein, er guckt... Und er hat aber in einem Interview mal gesagt, er will, das wäre mal kolportiert worden, dass sie irgendwie ein Gesicht, aber er hat einfach nur Rücken. Aber sein Haar ist total gerade, das kann ich ja, das sein. Kannst du doch so schneiden. Wahrscheinlich ist der Haaransatz eigentlich total schief geschnitten, aber dadurch, dass sein Gesicht so asymmetrisch ist, wirkt der Haaransatz total gerade. Also, er meint, er hat. Aber ich finde es eine gute Theorie. Ich habe Rücken. Also er meinte, er hat Rücken, deswegen ist sein Gesicht so schief, oder was? Er hat das nicht ganz genau ausgeführt. Ich meine, ich bin wirklich, dass es so eine Krankheit ist, dass sein Gesicht so schief ist. Findest du, das ist ein gut aussehender Mensch? Ja, sonst würde er... weswegen kriegst du denn die Rolle da? Ja, nicht was seriös aussehender Mensch, aber ich als gut aussehender Mensch... Gundula Gause ist auch nicht so hübsch. Die Gundula. Heißer Feger. Carsten hat gerade so geguckt, wie, was sagst du gegen meine Gundula? Sperma an der Wand, sag ich dir nur. Sperma die Wand an. Also, nein, nicht aus persönlicher Betroffenheit, sondern weil ich... Nein, zum Beispiel, es gibt... Oh, ich kann den Namen nicht. Das ist total... Du redest über etwas und dann... Dann weißt du aber nicht den konkreten Begriff. Doch, es gibt... Beschreib es doch. Umschreib es doch. Es gibt eine Nachrichtigen. Nachrichten. Ich mach mir noch ein Bier auf, ne? Nein. Es gibt eine Nachrichtensprecherin. Ich kenne den Vornamen, ich weiß aber nicht mehr den Nachnamen. Welcher Sender? Gundula Gause. ZDF. Mhm. Kai... Sölve. K-A-Y-Sölve Richter. Und ich weiß es nicht mehr. Die hat einen Fan. Eine Fangruppierung. Die auch immer wollte, dass Kai Sölve Richter, ich glaube, sie heißt Kai Sölve Richter, auch in das Heute-Journal kommt, weil die vorher nur im Nachtjournal irgendwie so gewesen ist. Deswegen weiß ich, es gibt bei solchen Leuten Fangruppierungen. Was hast du mit Gundula Gause zu tun? Ich glaube, die hat bestimmt auch welche, wenn sie nicht so groß sind wie Kai Sölve Richter. Die Fangruppierung bei Kai Sölve Richter. Ich glaube durchaus, also ich meine nicht organisiert, aber dass es durchaus einen gewissen Männerbereich gibt, die sagen, boah, die Kai Sölve Richter, die Gundula Gause, das ist schön, dass sie heute Abend noch zu sehen kriege. Ja. Für die Wand. Ja. Warum nicht? Ganz genau. Gibt es das bei Frauen? Dass sie sagen, boah, toll, Klaus Kleber ist wieder da. Ja. Geil, Hans Meiser. Nee, aber den Klaus Kleber... Er hat früher bei den Nachrichten auf RTL, also gerade ganz neu, da haben die noch im Studio geraucht. Nee, aber Klaus Kleber ist tatsächlich... eine sehr große Fangemeinde. Oder 29, 85. Klaus Kleber hat tatsächlich eine sehr ziemlich große Fangemeinde. Vor allem ist er ja auch ein ziemlich unkonventioneller Mensch anscheinend. Fangemeinde in welcher Hinsicht? Also es gibt sehr viele Frauen, die Klaus Kleber ganz toll finden. Was ich speziell davon abtrennen würde, Klaus Kleber war mal in der... Ich will nur eine Sekunde... Klaus Kleber war zum Beispiel nur bei der Tageszeitung in meiner Heimatstadt. Und da hatte er natürlich ein Pulk von 50 Männern, die alles geglaubt haben, was er da sagt, weil er ist der große Klaus Kleber. Mhm. Sagen wir mal. Er redet so weiter. Ja, aber das ist was anderes natürlich, nicht? Also die... Ich bin die ganz anders, ne? Lauter. Ja, und wir reden gerade darüber, wie der Unterschied ist zwischen das ganze Podcast live mitverfolgen ohne Kopfhörer und mit Kopfhörer. Und mit Kopfhörer hast du halt irgendwie ein Rauschgeräusch dazwischen. Aber die gerade aktuelle Sprechstimme ist dir relativ näher. Deswegen schläft Tatjana gerade nicht ein. Macht gerade einen merkwürdigen Kussmund. Möchte mir weiterhin verbieten, weiter leckeren Rhabarber zu trinken. Ich habe mir jetzt ein Auto reserviert, weil ich auch jetzt gleich fahren werde. Und das kann sie während des Podcasts machen. Ja. Du willst doch jetzt nicht noch fahren. Du willst ja nicht fahren, oder? Taxi kommt, glaube ich. Was denn? Ich habe doch hier Sprite massig getrunken. Und eine halbe Flasche Wein. Na. Nee. Ist verdunstet, ne? Nee, du fährst jetzt noch nicht, oder? Nein, ich rufe ein Taxi. Ist das diese merkwürdige Taxi-App, die dir gerade anzeigt? Uber-App. Ist das nur Uber-App, nee, die dir. Siri. Ja, Siri meldet sich wieder. Du weißt ja mittlerweile, wie lang sein Penis ist. Siri, nein, keine Ahnung. Du wolltest wissen. Du musst dir selber ein Siri besorgen. Nee, ich will kein Siri mir besorgen. Wir sind relativ runter von irgendwelchen Smartphones. Wie man sieht. Entschuldigung, Jürgen. Mike. Du musst lauter sprechen, du bist weit weg vom eigentlichen. Ich höre mich. Nee, muss man gar nicht. Ich höre mich. Ich ja, aber du bist trotzdem in der eigentlichen Aufnahme leiser. Also, du bist der dritte Kandidat, der sowieso keine Chance hat. Bei wem? Bei der Präsidentschaftswahl. Ich bin der Präsident. Eigentlich möchte der Carsten nur sagen, dass du raus bist, weil du der dritte Kandidat bist. Ich bin raus, weil ich das dumpfe Mikro habe. Du bist Nixon. Richtig. Ne? Sieht zwar besser aus, aber ich höre mich beschissener an. Haben wir schon herausgefunden. Ja. Was willst du uns jetzt damit sagen, lieber Carsten? Die Frage war ja, ob das... Na, wir hatten keine Frage gestellt. Es gab keine Frage. Die Frage ist jetzt, wie beenden wir es? Ja, beenden geht immer einfach. Mit singen, wir singen. Wir singen Holte was. Klampe, du hast deinen Wein noch nicht ausgetrunken. Nein, wir singen jetzt was. Was singen wir denn? Ich hole meine Mini-Klampe mi, raus. Mi. Fest. Jetzt wird's wieder spannend. Was singen wir denn? Kannst du ein anderes Lied außer I'm Yours? Das hört sich gekonnt an. Das hätten wir schön als Einstimmung haben können. Dann wäre alles anders verlaufen. Richtig. Das ist auch schön. Das war ja, ganz ohne Text. Zum Einschlafen. Gute Nacht. Ich höre die Straße. Ja, die höre ich auch. Ich hätte ja gedacht, es ist nichts mehr los, aber es fahren immer noch Autos hier. Das hört sich an nach Pädagogenmusik. Ich mag vor allem hier die Hibiskusblüte, ne? Auf der Ukulele ist das echt was Hawaiianisches. Ja, sagen wir jetzt gute Nacht. Meine Finger tun mir ein bisschen weh. Obwohl du seit Stunden nicht mehr gespielt hast. Ja, die sind auch immer. Tun sie spontan. Die sind das ist echt ein bisschen. Ja, die sind richtig wund. Warum? Weil du gerade drauf gedrückt hast? Nein, ich habe schon die ganze Woche fleißig geübt. Deswegen hast du hier Einkerbungen in deinen... Ja, die sind so richtig... Ich habe gar kein Gefühl mehr in meinen Fingerspitzen. Wie lange hast du gespielt? Ich habe jeden Tag mindestens, also 2 Stunden mindestens gespielt. Dafür spielt die mich beschissen, um das zu sagen. Das war wunderschön. 2 Stunden am Tag, wenn du 2 Stunden am Tag Tischtennis spielst, kannst du immer noch nicht nach einer Woche gut Tischtennis spielen. Nee, aber du kannst das hier machen. Also um einmal ins Gewerbe des Ukulelenspielens zu gehen, die verstellt sich jetzt nach einer Woche nicht sehr stark. Hast du noch eine, also ein Gespür dafür, ob der Ton richtig ist? Ja. Vom Kopf her oder was? Ja, das hörst du ja. Nicht selbst gestimmt. Also du hörst als relativ ungebildete Musikalistin, dass die Abstände zwischen den einzelnen Tönen noch passend sind. Ja. Und du glaubst, du würdest es hören, wenn die Abstände nicht mehr korrekt sind. Würdest du hören? Das hört sich bei den... Du hörst das bei deiner 18-Euro-Ukulele? Das ist ja auch total, sich total schief anhören, wenn ich die spiele, ja. Das ist also nicht gerade, ist irgendwie in der Form. Okay. Aha. Hat deine Lehrerin dir gesagt, wie lange das anhält, dass man nachstimmen muss? Nein, also du kannst ja bei jedem Spielen, kannst du ja das ich habe ja so ein Stimmgerät, ein Stimmding. So dran klemmen, gucken, ob das immer noch gerade ist. Machst du aber nicht. Doch, mache ich eigentlich. Aber es ist meistens ist es gerade. Mhm. Es ist ja nur bei ganz neuen Geräten, dass du die jedes Mal, wenn du die anfängst zu spielen... Geräte. Geräte. Auch so ein Gerät. Früher war ich Freund, heute finde ich Gerät. Ja. Richtig. Ist dein Uber-Taxi schon da? Nee, ich rufe mir jetzt ein Taxi. Jetzt erst? Ja. Ich dachte, jetzt während wir podcasten schon schnell hier von mir her. Sind die Pizzapreise hier und... Ich weiß ja gar nicht, warte mal. Was ist eure Adresse? Hier, ne? 3x21, ne? Rufen wir immer das gute Taxi. 3x21 ist das gute Taxi in Tecklenburg. In Düsseldorf. Richtig. Das Rhein-Taxi. Taxi mit Herz. Was ist denn das hier nochmal für eine Hausnummer? Das rufen wir auch. 59 oder 57, ist egal. 58? Ja, 58 ist gegenüber, gibt's nicht. 59? Ja. So, dann rufe ich jetzt mal da an und sage, ich brauche ein Taxi. Dass die Kerben in den... Das ist ja die Haut ganz gereizt hier, total. Und da gibt es aber Pflaster für, damit man... Es wird Hornhaut irgendwann mal. Du willst keine Pflaster haben, du willst Hornhaut. Ja. Ja. Was denn, ja? Nein, ich muss ein Pflaster drauf machen. Warum hast du das nicht gemacht? Das muss ich mal machen. Ja, aber damit kannst du nicht so gut reiten. Ich höre, dass du gegen jemanden anrufst. Nee, aber es ist mit dem Pflaster ist mal ein bisschen blöd, weil du dann kannst du nicht so gut greifen. Also musst du dann üben. Wieso? Also, das muss ich mir auch. Das sind nur vier Greifmöglichkeiten. Du wirst nochmal so eine Oleg Goffner Kelly, ne? Wieso? Jemand sehe ich dich in der Fußgängerzone. Wenn du mich nicht mehr kennst. Mein ganz langen Haaren. Wir sind ja offen und ehrlich. Also, obwohl wir Christian Steifen mögen, sind wir ja offen und ehrlich. Angelo Kelly hat mehr Termine. Und ist auch teilweise ausverkauft. Ja, aber ich glaube, da ist auch schon relativ realistisch. Angelo Kelly. Nein. Ja, der... Ich meine, der Martin... Hat mich total gewundert. Also Angelo Kelly macht teilweise irgendwelche 800 Leute Säle voll. Wo, aber ja. Immer nur bestuhlt. Immer nur bestuhlt. Das ist total scheiße. Bestuhlt ist scheiße. Aber mittlerweile holt der auch seine ganze Familie auf die Bühne. Und dann hast du da irgendwie so... Angelo Kelly, seine singende Frau, die keiner kennt, und drei Blagen, die noch irgendwie... Ja, der hat ziemlich viele Kinder, ne? Der ist in den letzten zwei Jahren ziemlich dick geworden. Gisela telefoniert mit ihrem App. Mit jeden Freitagabend. Brauche ich mir zu spielen. Zeit für eine Rhabarber. Nee, das nicht. Warum bist du auf diesem Verbietertrip gerade drauf? Ich verbiete dir nichts. Natürlich. Lass es einfach. Unglaublich. Aber es ist auch okay, wenn man sich eigentlich selbst eingesteht, dass man musikalisch völlig untalentiert ist. Das ist in Ordnung. Deswegen spielt der Carsten ja auch keine Ukulele. Nee, deswegen arbeite ich weiter an meinem Akkordeon. Ist aber besser für die Finger. Ich glaube, das ist einfach... Ist er gerade Messe, oder? Warum kommt da kein Taxi? Warum geht die noch nicht mal ins Telefon? Ich glaube, Und rein musikalisch, natürlich hast du ein paar Leute, die schneller eine bessere Auffassungsgabe haben oder schneller mit den Händen reagieren können. Und dann hast du natürlich irgendwas, was besser funktioniert. Und klar, wenn du das schulst, ab dem Alter eines Dreijährigen oder sowas, geht sowas auch besser, als wenn du das mit 32 anfängst. Aber ansonsten sind das alles die gleichen Gehirne, die irgendwie geschult werden müssen. Und da kannst du ein gewisses Ergebnis immer noch erreichen. Ich gehe jetzt auf die Straße und hol mir da eins. Da steht die Jungfrau zum Straße. Auf dem Dreieck ist immer, sind immer ja, dahin, eben. Ne? Da gehe ich jetzt hin. Soll ich dich da hinbringen? Ach Quatsch. Hör auf. Ganz oben. Hier führen wir die Flasche Rhabarber mit und dann geht das. Ja. Sollen wir was? Es war mir ein Fest zur 30. Ja. Das war der längste Podcast, den wir je gehabt haben. Wir freuen uns riesig über die Anwesenheit von Ingeborg Gisela oder wie immer sie auch gerade heißen mag. Ich glaube ja. Ich bedanke mich bei Tatjana and the Band. Bei mir selber und bei... Bis zur 31. Folge. Eine schöne Nacht wünschen. Carsten. Tati and the Band. And Gisela! Sie hörten eine Produktion von schneckenradio.de.